Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Seit 2010 schon verfolgen wir sporadisch die Chronologie der Nötigung, den Verlauf der sogenannten Euro-Schuldenkrise. Im dritten Akt ging es darum, wie es von der Agenda 2010 in Deutschland zu Europa 2020 fortschreitet. In der letzten Folge die Krise brütet. Heute der fünfte Akt in goldener Morgenröte. Wir behandeln die Monate September bis Dezember 2012. Und haben Beiträge von Jörn Schulz, von Anastasios Mavakis, von Florian Wagner, Panos Dionysos, von Birgit Schmidt, Chrissy Wilkens, von Bernd Bayer und Axel Berger. Vor allem aber vom Chronisten der Krise, von Anton Landgraf. Viele Griechinnen und Griechen betrachten sich derzeit als Versuchskaninchen in einem gigantischen Experiment. Wie weit kann man gehen, bis die Bevölkerung ausrastet? Die Einkommensverluste für jene, die noch einen Job haben, dürften mittlerweile 40-50% erreicht haben. Denn es wurden nicht nur Löhne und Gehälter gekürzt, sondern auch viele Steuern und Abgaben erhöht. Die weitgehend von den beiden traditionellen Regierungsparteien PASOK und Nea Demokratia kontrollierten Medien versuchen sich derweil in Motivationstraining. Durchhalten, bald wird alles besser. Dafür aber spricht nichts. Die griechischen Koalitionsparteien streiten derzeit darüber, bei welchen Haushaltsposten gespart werden soll, um die von den Gläubigern geforderte Summe von 11,5 Milliarden Euro aufzubringen. Dass einmal mehr Lohnabhängige und Rentner betroffen sein werden, ist jedoch sicher. Ebenso sicher ist, dass auch diese Maßnahme nicht ausreichen wird, um die Bezahlung der Staatsschulden zu gewährleisten. Der nicht für seine Generosität bekannte Internationale Währungsfonds deutet nun an, dass Griechenland mehr Zeit gewährt werden müsse, um die Auflagen zu erfüllen. Doch beklagt dessen Direktorin Christine Lagarde auch die nachlassende Energie bei der Durchsetzung der Reformen. Jede dieser Reformen führt Griechenland tiefer in die Rezession. Die Kaufkraft sinkt weiter und damit sinken auch die Staatseinnahmen. Werden Staatsbetriebe verkauft, erhält die Regierung einen dürftigen Erlös, der an die Gläubiger fließt, während die Gewinne dauerhaft wegfallen. Nun sollen zahlreiche Hochschulfakultäten geschlossen werden. Auch dies dürfte der Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands kaum dienlich sein. Angesichts der offensichtlichen Irrationalität dieser Politik liegt es nahe, an eine Verschwörung zu glauben. Doch selbst der einzige Vorschlag, der einem Plan nahe kommt, nämlich aus Griechenland eine Sonderwirtschaftszone zu machen und so Investoren anzuziehen, ist nicht durchdacht. Denn es gibt rund ums Mittelmeer genügend Staaten, in denen noch billiger produziert werden kann. Eine Strategie steht hinter der Griechenland-Politik nicht. Vielmehr wird hektisch und dilettantisch improvisiert. Das macht die Sache nicht besser. Denn da die Klassenkämpfe in Europa noch nicht ein Niveau erreicht haben, das Rücksichtnahme erzwingt, bestimmen kurzfristige Kapitalinteressen die Politik. Mit dem Fiskalpakt erhält die Sparpolitik in der Eurozone Verfassungsrang. Da zudem der Vertrag von Lissabon, der unter anderem die unternehmerische Freiheit zum Menschenrecht erklärt, eine kapitalfreundliche Politik festschreibt, wird die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf legalem Weg praktisch unmöglich. griechische Verhältnisse drohen, da sich die Krise weiter verschärfen wird, allen Europäern. Am Ende waren alle erleichtert. In seltener Eintracht lobten Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Bundestag, und der bayerische Finanzminister Markus Söder, CSU, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das Urteil der Verfassungsrichter über die deutsche Beteiligung am Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM habe zu mehr Demokratie geführt, meinte Gysi. Und Söder zeigte sich erfreut, dass zumindest eine klare Grenze für den ESM benannt wurde. Jetzt ist notariell beglaubigt, wie hoch die deutsche Haftung ist. Ob die restlichen 37.000 Kläger ebenso zufrieden sind, darf bezweifelt werden. An der größten Verfassungsbeschwerde in der Geschichte der Bundesrepublik beteiligten sich nicht nur die üblichen Verdächtigen, wie der notorische Euroskeptiker und CSU-Politiker Peter Gauweiler, sondern viele Bürger, die das Verfassungsgericht als letzten Hüter nationaler Souveränität betrachten. So argumentierten die Kläger, dass die Verträge zum ESM gegen das Grundgesetz verstießen, da sie die Haushaltsautonomie des Bundestags ignorierten. Zudem gehe Deutschland in den Verträgen zum ESM und zum Fiskalpakt unbegrenzte und irreversible Haftungsrisiken ein. Insgesamt darf laut dem Urteil die Summe von 190 Milliarden Euro für den Rettungsfonds nicht überschritten werden. Deutschland übernimmt ca. 27% des ESM, was rund 22 Milliarden Euro an Barkapital entspricht. Hinzu kommen 168 Milliarden Euro an Bürgschaften. Noch im September 2012 wollen die Euro-Finanzminister in Brüssel eine sogenannte interpretierende Erklärung unterzeichnen und damit die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätigen. Ihr Inhalt soll klarstellen, dass die im Vertrag festgehaltenen Haftungsobergrenzen der einzelnen Länder nur mit Zustimmung des jeweiligen Parlaments überschritten werden dürfen. Auf der Grundlage dieses Urteils kann die Bundesregierung den ESM und den Fiskalpakt ratifizieren. Der ESM löst auf Dauer den zeitlich befristeten Rettungsfonds EFSF ab. Er wird am Ende ein eingezahltes Kapital von 80 Milliarden Euro haben und über einen Kreditrahmen für Krisenstaaten von 500 Milliarden Euro verfügen. Eine halbe Billion. Ob nun die von den Karlsruher Richtern vorgeschriebene Grenze tatsächlich eingehalten werden kann, ist aber auch mit dem Urteil nicht zweifelsfrei geklärt. Wenn andere Bürgen ausfallen oder Notsituationen eintreten, kann die Summe von 190 Milliarden Euro nach vorheriger Konsultation des Bundestags durchaus wieder überschritten werden. Angesichts der maroden finanziellen Situation zahlreicher Euro-Staaten bedarf es nicht viel Fantasie, um sich solche Ausnahmen vorzustellen. Faktisch hat das Verfassungsgericht damit den Weg zu einer Fiskalunion freigemacht und seine früheren Urteile zumindest indirekt revidiert. Bis dahin hatte das Gericht stets argumentiert, dass über die Finanzpolitik letztlich das nationale Parlament entscheide. Unzählige Male hatte Bundeskanzlerin Merkel Vorschläge aus Brüssel mit Verweis auf die Beschränkungen abgewiesen, die ihr von den Richtern auferlegt worden seien. Das Urteil in Karlsruhe hat jetzt klargestellt, dass die Bewältigung der Euro-Krise eine politische Aufgabe ist, die von den Mitgliedern der Eurozone gemeinsam gelöst werden muss. Für die Euroskeptiker besteht genau darin der große Sündenfall, denn nun könnten die Schuldnerländer darauf vertrauen, dass ihnen notfalls der ESM oder die Europäische Zentralbank aus der Klemme helfen. Viele Skeptiker sehen zudem in der EZB das gravierendere Problem. Deren Vorsitzender Mario Draghi hatte kürzlich verkündet, dass die Bank in unbegrenztem Umfang Staatsanleihen kaufen könne, wenn die Umstände es gebieten. So werde die EZB spanische oder italienische Anleihen erwerben, um deren Zinssätze zu reduzieren. Draghis Plan ist die letzte Möglichkeit, um die Eurozone vor dem Zerfall zu bewahren. Denn während Deutschland von der Krise profitiert und für seine Anleihen historisch niedrige Renditen zahlt, müssen die vermeintlichen Krisenstaaten extreme Risikoaufschläge verkraften, die sie dauerhaft nicht finanzieren können. Euroskeptiker hoffen nun, dass in weiteren Verhandlungen die Verfassungsrichter der Europäischen Zentralbank den unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen untersagen. Dabei hat die Bank längst deutlich gemacht, dass sie nur Staaten unterstützt, die zuvor Hilfe beim ESM beantragt haben und die damit verbundenen Auflagen akzeptieren. Einem Staat, der seine öffentlichen Finanzen nicht in Ordnung bringen will, wird die Hilfe verweigert werden, so das EZB-Ratsmitglied Christian Noyer. Die EZB werde nicht zögern, die Aufkäufe sofort einzustellen, wenn das Programm des ESM nicht streng befolgt wird. Wenig verwunderlich ist es daher, dass Bundeskanzlerin Merkel sowohl mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als auch mit Draghis Plänen einverstanden ist. Sie kann nun dem schon fast panischen Drängen vor allem der spanischen Regierung entgegenkommen. Ministerpräsident Rajoy hatte davor gewarnt, dass Spanien ohne EZB-Hilfe demnächst zahlungsunfähig sei. Die erhoffte Unterstützung aus Frankfurt ist nun möglich, aber nur unter der Voraussetzung, dass die spanische Regierung die Bedingungen des ESM akzeptiert. Die Bundesregierung kann also sicher sein, dass ihre Sparvorgaben weiterhin befolgt werden, auch wenn im Zweifelsfall die EZB mit ihren unbegrenzten Geldmitteln einspringt. Für die Bundesregierung stellen diese Entscheidungen unter den gegebenen Umständen den bestmöglichen Kompromiss dar. Ohne den Einsatz der Notenpresse sind einige Länder nicht mehr in der Eurozone zu halten. Und von allen Zukunftsszenarien wäre ein Scheitern des Euro die teuerste Variante. Andererseits muss die Regierung in Berlin auch künftig nicht von ihren harten Sparvorgaben abrücken. Die Bundesregierung kann nun die politische Verantwortung den jeweiligen Ländern zuschieben. Die Maßnahmen, die die Mittel aus ESM und EZB kombinieren, könnten tatsächlich die hohen Renditen bei Staatsanleihen reduzieren, eine wesentliche Voraussetzung, um die Schuldenkrise zu entschärfen. Im Falle von Italien und Spanien genügte bereits Draghis Ankündigung, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Die Börsenkurse gingen kurz darauf an fast allen europäischen Börsen nach oben, während die Renditen für südeuropäische Staatsanleihen fielen. Eine ganz andere Frage ist jedoch, ob es den Krisenländern gelingt, die dafür geforderten Auflagen innenpolitisch durchzusetzen. So scheut sich Rajoy nach wie vor, einen Antrag beim ESM zu stellen. Die rigiden Sparprogramme seiner Regierung haben dazu geführt, dass sich die Wirtschaft in einer tiefen Rezession befindet. In keinem anderen Land Europas liegt die Arbeitslosenquote höher. Bei Jugendlichen ist sie mit 55% sogar weltweit rekordverdächtig. Die starken Belastungen stellen auch den Zusammenhang des Landes in Frage. So demonstrierten kürzlich 1,5 Millionen Menschen in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens. Die wohlhabende Region sperrt sich insbesondere dagegen, die Haushaltsdefizite anderer Provinzen mitzutragen. Auch im Nachbarland Portugal scheint die Bevölkerung mit ihrer Geduld langsam am Ende zu sein. Viele glauben nicht mehr den Beschwörungen der liberal-konservativen Koalition von Ministerpräsident Coelho, dass nach den harten Kürzungen eine wirtschaftliche Erholung in Sicht sei. Vor kurzem streikten die Hafenarbeiter und legten die Öl- und Gasversorgung teilweise lahm. Auf mehreren Großdemonstrationen forderten Hunderttausende ein Ende der Sparpolitik. Auch Deutschland bleibt von den Folgen der Euro-Krise nicht verschont. Die Bundeskanzlerin verweist zwar gerne darauf, dass kein anderes Land in Europa die Krise so erfolgreich bewältigt habe. Der jüngste Armutsbericht der Bundesregierung zeichnet ein anderes Bild. Demnach hat sich das staatliche Vermögen in den vergangenen 2 Jahrzehnten um 800 Milliarden Euro reduziert. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen anlässlich der Finanz- und Wirtschaftskrise sei eine Verschiebung privater Forderungen und Verbindlichkeiten in staatliche Bilanzen feststellbar. Während die reichsten 5% der Bevölkerung ihr Vermögen in den vergangenen Jahren steigern konnten und mittlerweile über die Hälfte aller Vermögenswerte verfügen, mussten die ärmsten 10% drastische Einkommenseinbußen hinnehmen. Vor allem die Beschäftigten im Niedriglohnsektor, die einen überproportionalen Anteil ihres Einkommens für Miete, Lebensmittel und Energie aufbringen müssen, sind von dieser Entwicklung betroffen. Die Prophezeiung der Bundeskanzlerin, Deutschland werde gestärkt aus der Krise hervorgehen, scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. Sie gilt allerdings nur für den reichsten Teil der Gesellschaft. Chronologie der Nötigung, September 2012. Es ist wahrscheinlich keine Übertreibung, wenn man behauptet, dass wir uns in einem großen Rummel, einem riesigen Zirkus befinden, der um die Krise gemacht wird, wobei diese Benennung davon ablenkt, dass ein Gesamtüberblick überhaupt nicht vorhanden ist, nicht von herrschender Seite und auch nicht von unten. Ein Gesamtüberblick, der eine solch einfache Benennung möglich machte. Der große Rummel signalisiert also nicht nur ein großes Interesse, sondern lenkt auch davon ab, genauer nachzufragen, um welche und um wessen Krise es sich eigentlich handelt und wie sie über uns gekommen ist. Die Leichtfertigkeit der Benennung als die Krise beinhaltet also gleichzeitig eine Entnennung. Und dadurch erscheint es plausibel, dass sich der Streit lediglich darum drehen muss, wie man die Krise bewältigt. Mein Argument ist, dass es sich lohnt, die Krise nicht als bloße Faktizität wahrzunehmen, trotz des Aufwandes, der zur Verbreitung einer solchen zutiefst unpolitischen und technokratischen Sichtweise beiträgt, aber mehr entnennt, denn durchdringt oder begreifbar macht, was vor sich geht. Vieles von dem, was wir nur allzu gern der bloßen Faktizität der Krise zuschreiben, wird erst von den herrschenden Eliten hergestellt. In unserem Fall durch Unterlassungen, um dann ihre Lösungen als einzig mögliche erscheinen zu lassen. Erst werden alle alternativen Wege ausgeschlossen, auf dass am Schluss die neoliberale Lösung als einzig legitime, vernünftige übrig bleibt. Es ist Misstrauen angebracht, ob der servierten Wahrnehmungskost wie auch ein historischer Blick auf die Akteure und ihre Interessen und Ziele sehr hilfreich ist. Zumindest in unseren politischen Kreisen dürfte es selbstverständlich sein, die Krise als eine der Krisen des Kapitalismus zu begreifen, als Akkumulationskrise. Durch enorme Produktivitätssteigerungen wurde in den vergangenen Jahrzehnten riesiger gesellschaftlicher Reichtum angehäuft. Dieser Reichtum wurde und wird nun aufgrund der privaten Eigentumsverhältnisse und der historischen Kräfteverhältnisse nicht in Form von Lohnsteigerungen und anderen Umverteilungen angeeignet, sondern er wandert in Gestalt realer und virtueller, aber immer privater Geldberge über den Globus. Unvorstellbare Mengen realen und fiktiven Kapitals, angehäuft in privaten Händen, suchen nach Profitmöglichkeiten. Das Schicksal von Millionen Menschen ist dabei nur eine kleine oder größere Ziffer in den Bilanzen, die Profitversprechen signalisieren. Auch diese Akkumulationskrise und Profitsuche kann erst dann und vorübergehend zur Ruhe kommen, wenn sie neue Hinterhöfe in die kapitalistische Verwertungslogik eingliedern kann. Dabei handelt es sich allerdings um keinen natürlichen Prozess abstrakter Kapitalbewegungen, der einfach technisch abläuft. Es handelt sich vielmehr um heftige Kämpfe, regelrechte Kriege, mit vielen verschiedenen Akteuren, mitsamt ihren widersprüchlichen Interessen. Schäuble etwa vertritt hierbei nicht unbedingt dieselben Interessen wie Merkel oder Sarkozy. Der Kapitalismus existiert als ein Ensemble von Prinzipien, die durch das Handeln vieler miteinander konkurrierender Subjekte realisiert werden müssen. Er ist ein Produkt vielfältiger, widersprüchlicher und begründeter Handlungen, auch von solchen gegen den Kapitalismus. Die kapitalistische Realität ist demnach ein vielschichtiger Klassenkampf zwischen Subjekten, kollektiven Subjekten, in den Etagen der Oberen, aber auch zwischen den Etagen von oben gegen unten, wobei es weder ein einheitliches Oben noch ein einheitliches Unten gibt. Es sind mehrere Oben und mehrere Unten, die auch untereinander konkurrieren. Dieser vielschichtige Klassenkampf wird vorübergehend sistiert durch Kompromisse zwischen den konkurrierenden Subjekten und wieder dynamisiert durch deren Aufkündigung. In einem solchen dynamischen Moment befinden wir uns gerade in Europa und bezeichnen das leichtfertig als die Krise. Was gerade in Griechenland durch die europäischen Institutionen geschieht, soll auch paradigmatischen Charakter haben für Europa, auf das niemand aufmuckt und anderes fordert, als ihm zugewiesen wird. Und der Kampf ist nicht ausgestanden, weder in Griechenland noch in Spanien oder anderswo. Allerdings hat die Sache eine solche Dynamik bekommen, dass auch die herrschende Klasse in Europa oft eher in Panik handelt, als dass sie einen Überblick hätte. Nicht, dass sie fürchtete, zu verhungern oder ihre Renten zu verlieren, aber um ihre Privilegien sorgt sie sich. Auch sie wird möglicherweise von den Folgen ihres Handelns oder Nichthandelns überrollt und von den Produkten ihrer Tätigkeit beherrscht. Es lohnt sich also, sich dem Geschehen aus der Perspektive des Handelns der verschiedenen Akteure und Subjekte anzunähern. Krise heißt unter anderem Entscheidung, Wende, und als solche beinhaltet sie auch Offenbarungen. In Krisenzeiten treten die wahren Machtverhältnisse offener zutage. Bisherige soziale, politische Kompromisse werden aufgekündigt oder sind es schon. Sie werden von der Krise herausgefordert, fördern sie aber gleichzeitig ihrerseits. Das ist deutlich auch in dieser Krise, ob nur der griechischen oder insgesamt der europäischen. Es lohnt sich also, danach zu fragen, wer diese Krise als Chance begreift und mit welchen Entscheidungen, Wendungen und Offenbarungen wir konfrontiert sind. Gegenwärtig gibt es zwei herrschaftliche Projekte in Europa. Erstens, das neoliberale Projekt wird nun auch in Westeuropa vorangetrieben, nachdem es in allen möglichen Regionen der Welt auch durch Europa erzwungen wurde, mit genau denselben Schuldenmechanismen, die auch jetzt hier verwendet werden. Griechenland bietet, klein und ökonomisch schwach wie es ist, ein gutes Einfallstor hierfür. Europa ist die letzte Burg, die vom Neoliberalismus geschleift werden muss. Es ist kein Geheimnis, dass die griechischen Staatsschulden auch für die europäischen Eliten weniger ein Problem darstellen, als vielmehr eine geeignete Gelegenheit bieten, wenn sie nicht sogar ein passendes Mittel für ihre Projekte darstellen. Die besondere Strategie der Wahl im Zusammenhang mit dem griechischen Problem ist für die gesellschaftlichen Eliten daher die Strategie der Unterlassung und der Behinderung bestimmter naheliegender Lösungen gewesen. Man kann insofern von unterlassener Hilfeleistung für Griechenland sprechen, die der Erhöhung des Drucks auf die Bevölkerung dient. Doch Griechenland ist auch Präzedenzfall und warnendes Exempel beim neoliberalen Umbau in Westeuropa. Das Griechenbashing ist hierbei als Einübung in das neue neoliberale Regime der sozialen Integration zu begreifen. Man kann sich nicht mehr auf soziale und kollektive Rechte, Ressourcen, Sicherheiten usw. verlassen, sondern muss jeweils individuelle Nachweise der eigenen Verwertbarkeit erbringen, um sich soziale Zugehörigkeit wenigstens zeitweise zu erkaufen. Es ist dabei konsequent, dass derlei zuerst den ohnehin Deklassierten abverlangt wird. Doch sind von solchen Forderungen auch die Fordernden betroffen. Obwohl sie jetzt, beziehungsweise indem sie jetzt als geschützte Täter agieren, tragen sie letztlich zur eigenen Verunsicherung bei, weil sie Prinzipien legitimieren, die auch gegen sie selbst gewendet werden können, nur etwas später. Die Beschränkung der Solidarität nur auf sich und die Seinen bedeutet letztlich die Aufkündigung der Solidarität, auch für sich selbst. Zweitens. Die griechische Krise bietet offensichtlich einen guten Anlass, den Kampf um das Aussehen eines künftigen Europa zu entfesseln. Die Entfesselung der Finanzmärkte ist in Deutschland eben nicht nur durch Konservative herbeigeführt worden. Die rot-grüne Bundesregierung hat kräftig mitgewirkt. Es ist offensichtlich, dass in ganz Europa ein Riss die traditionelle Fraktionierung in links und rechts konterkariert. Die deutsche Regierung hat Größeres im Sinn, denn sie versucht endlich, ganz Europa umzugestalten. Kann das neue Europa ein deutsches Europa werden? Lebt der alte Traum der deutschen Bourgeoisie von Kolonien in der Nachbarschaft in neuer Gestalt im 21. Jahrhundert weiter? Die Krise macht sich zunächst vor allem im Süden Europas bemerkbar. Scheinbar bemerkte die neue sozialistische Regierung erst Ende 2009 ein Riesenloch im Staatshaushalt, das sich plötzlich auftat, nachdem der zentrale Slogan für ihren triumphalen Sieg im Herbst 2009 noch gelautet hatte: Geld ist genug vorhanden, es kommt auf die richtige Verteilung an. Griechische Schulden sind so zur Krise aufgebläht worden. Wie mehrfach festgestellt worden ist und an die griechische Regierung herangetragen wurde, hätte die Schuldenkrise des öffentlichen Haushaltes in Griechenland angesichts der realen ökonomischen Größe dieser südöstlichen Flanke Europas schon im Anfangsstadium, das heißt schon 2009, mit wenig Aufwand gelöst werden können, wenn nur der Wille für eine schnelle Bewältigung auch bei den herrschenden politischen Eliten vorhanden gewesen wäre. Was wir im Gegensatz hierzu beobachten können, ist die sukzessive und systematische, reale und dann auch mediale Stilisierung des griechischen Problems zu einer Tragödie, deren historische und geografische Ausmaße bisher noch nicht überschaubar seien. Wollen wir also das griechische Problem begreifen und nicht nur am volksverdummenden Spektakel teilnehmen, dann müssen wir uns mit der schwierigen Frage auseinandersetzen, wer, warum und wie aus einer griechischen Mücke einen europäischen Elefanten gemacht hat. Die mediale Inszenierung des griechischen Problems bietet ein politisches Lehrstück par excellence. Es handelt sich nicht einfach um einen heftigen Streit, um das Zusammensparen von ein bisschen zu viel Sozialstaat und um ein bisschen mehr Arbeit. Es ist ein zynisch kalkuliertes und kalt inszeniertes gesamteuropäisches Spiel mit dem Feuer, mit verschiedenen politischen Akteuren in verschiedenen Regionen und Positionen. Die politischen Eliten Griechenlands haben die Schuldenkrise nach 2008 benutzt, um das neoliberale Projekt endlich durchzusetzen, was sie seit über 20 Jahren immer wieder versuchen, was ihnen allerdings aus verschiedenen Gründen bisher nur ansatzweise gelungen war. Erster Grund: Unsere Eliten sind bekannt für ihre Unfähigkeit, die ein Erbe des Siegerregimes nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Die Zugehörigkeit zur Elite wird ausschließlich sozial reproduziert, etwa über die familiäre Abstammung. So dominieren seit der deutschen Besatzung drei Familien immer noch die politischen Geschicke des Landes. Zweiter Grund: Die profitablen Verbindungen zu den europäischen Finanzquellen. Seit Anfang der 80er Jahre sind insgesamt etwa 1,5 Billionen Euro ins Land geflossen und wohlweislich und absichtlich nur zu einem Teil zu ihrem erklärten Zweck verwendet worden. Das wohlweislich bezieht sich weniger auf die griechische Regierung als auf die EU, die alles andere als betrogen wurde. Es handelte sich um eine gezielte Kooperation zwischen den Eliten. Dritter Grund: Die Probleme der parteipolitischen Organisation. Die in Griechenland herrschenden Parteien sind Verbindungen aus Neoliberalen, die sich als Modernisierer aufführen, und Populisten, das heißt jene Fraktionen, die das klientelistische System einfach fortführen wollen. Die griechischen Eliten sind beliebte Kollaborateure der Zentraleuropäischen gewesen, wenn es darum ging, Griechenland schnell und einfach mit Krediten zu überhäufen, um deutsche oder französische Waren und Waffen im Übermaß zu importieren. Der griechische Schuldenberg ist weitgehend das Spiegelbild dieser Dienste für die deutschen und französischen Industrien und Banken. So werden die griechischen und europäischen Steuerzahler mit Schulden überladen, die von den zentraleuropäischen Industrien und Banken als Export- und Profitrekorde verbucht werden. Der Euro hat genau dieses Ungleichverhältnis fiskalisch zementiert. Die Rechnung dafür wird gerade der Peripherie Europas vorgehalten, in Form dümmlichster Ressentiments. Die Durchsetzung des neoliberalen Projekts ist allerdings auch aufgrund des heftigen Widerstandes von unten nicht gelungen. Es ist in den vergangenen 20 Jahren mehr als nur ein Minister zurückgetreten. Nach unerwarteten Widerständen angesichts einzelner Versuche, die neoliberale Politik umzusetzen. ...2009 wurde von der griechischen Regierung ganz anderen politischen Strategien Vorrang gegeben, anstatt die Vorteile des Moments zu nutzen und, ohne großes Aufsehen zu erregen, den Gläubigern einen realistischen Haircut abzugewinnen. Zuallererst wurde sehr gezielt und absichtlich Zeit geschunden. Zeit, um Schulden an Privatgläubiger, also private Banken, langsam zu verstaatlichen und die Verluste den europäischen Steuerzahlern aufzuhalsen. Es versteht sich, dass nur die möglichen Verluste, nicht jedoch die Gewinne mit den Steuerzahlern geteilt werden. Zeit aber auch, um die griechischen Staatsschulden aufblähen zu lassen und dann mit den zu planenden Austeritätspolitiken logistisch und vor allem medial unentwirrbar zu verbinden und die Krise als drohenden Untergang, sich selber jedoch als Retter der Heimat zu verkaufen. Das klare und zynisch kalkulierte Ziel der sozialistischen Regierung war also zu keinem Moment, die griechischen Schulden, wie sie sich 2009 darstellten, zu bedienen. Das Ziel war es, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und endlich die Bevölkerung zu überzeugen, also zu zwingen, sich auf die nötigen Opfer vorzubereiten, die gebracht werden müssten, um die Heimat zu retten. Die Methode, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, um den Druck auf die Bevölkerung zu erhöhen und sich somit unnötige Legitimationsprozeduren, das heißt demokratische Wahlen, zu ersparen, ist kein Werkzeug nur der griechischen Eliten. Es ist nicht besonders verwunderlich, dass zwischen den konservativen Regierungen in Griechenland und in Deutschland und Frankreich keine Einigung gefunden wurde, sondern die konservative Regierung Griechenlands erst abgewählt und durch eine vorgeblich sozialistische ersetzt werden musste, um das griechische Problem anzupacken, es mithin systematisch zum Schuldenproblem zu hypostasieren, um dann zur neoliberalen Deregulierung der griechischen Gesellschaft zu schreiten. Der nächste Schritt in diesen Spielen mit der Demokratie sind die sogenannten Allparteienregierungen der Finanztechnokraten für die besonderen Problemländer. Derzeit für Griechenland und Italien. Paradoxerweise genießen diese Kabinette die größten parlamentarischen Mehrheiten. Auch hierfür ist Griechenland gerade ein Lehrstück. Dem im Herbst und Winter 2011-12 regierenden Kabinett wurde von mindestens 80% der Parlamentarier das Vertrauen ausgesprochen. Doch gleichzeitig repräsentiert es den geringsten Teil der griechischen Bevölkerung. Es repräsentiert nicht einmal die Parteien. Es handelt sich bei dieser Regierung formell zwar um einen demokratisch legitimierten Herrschaftsapparat, allerdings zugleich um eine postmoderne Variante des Staatsstreichs auf Zeit. Seine Protagonisten brauchen keine Offiziere, keine Soldaten und keine Panzer. Vor dem Hintergrund der politischen Verwerfungen und Manöver und der Konsequenzen dieses bewusst geplanten Spiels mit dem Feuer ist das seit 1 bis 2 Jahren inszenierte Gerede von den faulen Griechen, denen die fleißigen und großzügigen Deutschen gegenübergestellt werden, nicht einmal mehr ideologisch. Und es hat auch nur noch wenig Unterhaltungswert. außer natürlich für all jene, die sich ihren Profit vom Untergang einzelner Regionen versprechen. Worum es bei der neoliberalen Transformation unserer Gesellschaften letztlich geht, ist der Sozialstaat. Er ist in Griechenland nicht nur sehr rudimentär ausgebildet, sondern intern auch sehr ungerecht organisiert. Je nach Klasse, Geschlecht, Ethnie, Verhältnis zum Staatsapparat und der jeweiligen Regierung. Anstatt diesen mageren und vielfach ungerechten Sozialstaat aus- und umzubauen, wird er insgesamt demontiert, aber zugleich in seiner ungerechten Organisationsstruktur beibehalten. Und das, obwohl gerade diese Ungerechtigkeit und ihre Korrektur die zentrale diskursive Waffe der neoliberalen Modernisierer ist, um die Umfunktionierung des Staates zu legitimieren. Genau hierauf ist auch ein großer Teil des widersprüchlichen Konsenses in der Bevölkerung gegründet, auf die Hoffnung, dass endlich die täglichen Ungerechtigkeiten und Schikanen geringer werden. Das neoliberale Projekt in Griechenland bedeutet allerdings keineswegs einen Rückbau des Staates. Was es nicht mehr braucht, ist ein funktionstüchtiger und gerechter Sozialstaat. Dafür soll kein Geld ausgegeben werden. Was allerdings sehr wohl gebraucht und teuer ausgebaut wird, ist einerseits ein Strafstaat, andererseits ein Staat, der die neuen privaten Profitmöglichkeiten bereitstellt und diese garantiert. Eigentlich sollen all die Ungerechtigkeiten, die Begünstigungen, die bislang unter der Hand reguliert wurden, jetzt legitimiert und womöglich institutionalisiert werden. Das Ziel des neoliberalen Projektes in Griechenland ist also die Aufkündigung des bisherigen Klassenkompromisses und nicht der Abbau des Staates überhaupt. Gerade dieser Aspekt der ungerechten Struktur des rudimentären Sozialstaates ist wichtig für das Desaster der Linken in ihrer selbst erklärten vermeintlichen Nichtbeteiligung am System. Es ist kein Zufall, dass Neoliberale, also Sozialisten wie Konservative, sich auf diese Ungerechtigkeiten des rudimentären Sozialstaates in Griechenland geradezu obsessiv konzentrieren und sie ständig vor sich hertragen. Die neoliberale Deregulierung wird als gerechterer Umbau verkauft. Auch die Anprangerung der faulen Griechen in Deutschland operiert mit dieser Figur der Ungerechtigkeit, die sich des Klischees vom Nationalcharakter bedient. Von Ungerechtigkeiten entlang der Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen, ethnischen Gruppen oder Geschlecht ist nicht die Rede. Gegen diese Politik regen sich immer wieder heftigste Formen des Widerstandes. Die schnelle Regierungsübernahme 2009, nur 2 Jahre nach den Parlamentswahlen, ist selbst ein guter Schachzug der Regulation des Widerstands gewesen. Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass beim Fortgang der konservativen Regierung Krangmanlis die Proteste sich heftiger gestaltet hätten als unter einer sozialdemokratischen. Um die Möglichkeiten für Widerstand besser zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die besonderen Scharniere zu vergegenwärtigen, die in den vergangenen Jahrzehnten zwischen herrschender Politik und Widerstand vermitteln. Es handelt sich um mehrere ineinandergreifende Scharniere zwischen herrschender Politik und Widerständen, als Fundament, auf dem sich die Reaktionen der Bevölkerung entwickeln, aber auch neutralisiert werden können. In den Jahrzehnten seit dem massiven und selbstorganisierten Widerstand gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurde in Griechenland ein bestimmtes polares Verhältnis zwischen dem Staat der Sieger und den Bürgern quasi oktroyiert und seither tagtäglich eingeübt. Es geht um Regulation, um den Zugang zum produzierten gesellschaftlichen Reichtum, um Bildung, Gerechtigkeit, Arbeit, um Vorsorge und Kultur. Es ist nicht ganz unwichtig zu erwähnen, dass dieses polare Verhältnis selbst eine Strategie war, um die kollektiven Erfahrungen des selbstorganisierten Widerstands einzudämmen und organisierten Widerstand zu neutralisieren. Die Polarität spiegelt also das gegenseitige Misstrauen wider zwischen neuen wie alten Siegereliten, die teilweise noch mit der deutschen Besatzung kollaborierten und sich dabei zum Beispiel griechischen Reichtum, auch solchen der griechischen Juden, aneigneten, und den großen Teilen der Bevölkerung, die gegen die Besatzer selbst organisierten und erfolgreichen Widerstand leisteten. Es sei daran erinnert, dass in der Region eigentlich nur Jugoslawien und Griechenland sich selbst von den Deutschen befreiten. Diese einschneidende kollektive Erfahrung des Widerstandes ist seither Objekt gezielter Gegenpolitik. Die Polarität zwischen einzelnen Bürgern und dem neuen griechischen Staat sah nur zwei Varianten für den Bürger vor. Man konnte entweder Kollaborateur des griechischen Staates sein und man wurde belohnt für seine Dienste, oder man war ein Feind des griechischen Staates, was natürlich entsprechende Konsequenzen nach sich zog. Die Voraussetzung, aber auch der Effekt dieses polaren Verhältnisses war und ist immer noch die extrem ungerechte Verteilung und der unsolidarisch geregelte Zugang zum produzierten gesellschaftlichen Reichtum. Kollaborateur zu sein bedeutet immerhin noch, sich bedienen können, Zugang zu Privilegien haben, faktische Straflosigkeit genießen, zum Beispiel bei Steuerflucht und Steuerhinterziehung und Ähnlichem. Feind zu sein, das heißt, dem Staat in seiner hässlichsten Fratze begegnen zu müssen, was die ganze Palette beinhaltet, von Verfolgung bis zu bürokratischer Kontrolle. Für viele war es angesichts dessen mehr oder weniger überlebenswichtig, sich gegen den Staat durchzumogeln, was mitunter auch Betrug beinhalten musste. Diese Polarität offenbart die Lächerlichkeit des Geredes von den betrügerischen Griechen, sowohl in ihrer dümmlichen Undifferenziertheit wie auch in ihrer zynischen Ignoranz gegenüber den Lebensbedingungen unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn man jemanden, der um ein bisschen besser leben zu können, etwas am Staat vorbeimogelt, gleichsetzt mit einem, der sich in aller Ruhe und ohne Gefahr seiner Privilegien bedient. Dieses besondere Kräfteverhältnis zwischen Bürger und Staat und ihrem vielfach verworfenen polaren Verhältnis zueinander ist die dynamische Grundlage für den aktuellen Zorn in der Bevölkerung gegenüber der politischen Klasse, sowohl bei den Kollaborateuren, die sich angesichts der Sparzwänge nicht mehr bedienen können, als auch bei den Feinden des Staates, für die es noch schwieriger wird, sich durch die Verhältnisse durchzumogeln. In den vergangenen 3 Jahrzehnten können wir eine massenhafte Korrumpierung der Bevölkerung verzeichnen, als Moment eines strategischen Deals zwischen europäischen und griechischen Eliten. Empirische Beispiele hierfür sind die seit den 80er Jahren mit vielen und allzu leichten Krediten sukzessive aus dem Boden gestampfte künstliche Mittelschicht sowie die ca. 1,5 Billionen Euro Mittel, die nicht zur Strukturreform verwendet, sondern mittels des klientelistischen Gießkannenprinzips dem Land aufgenötigt wurden. Einerseits herrscht eine Art ideologischer Territorialismus, andererseits wird dieser unterstützt durch eine Doppelzüngigkeit der Linken in Griechenland. Der ideologische Territorialismus ist gleichzeitig Produkt und Voraussetzung des Sektierertums der griechischen Linken, die damit in den vergangenen ca. 40 Jahren ihre eigene Marginalität feiert. Der linke Widerstand gegen das neoliberale Projekt beschränkt sich bisher hauptsächlich, und das ist überhaupt nicht zufällig, auf den ständigen und richtigen Hinweis, dass ein Abbau des Sozialstaates stattfindet, und fordert demgegenüber seinen Erhalt und Ausbau. Aber weil die griechische Linke keine eigene politische Perspektive mehr hat und keine politischen Ziele verfolgt, auch nicht im Sinne eines Umbaus des ungerechten Sozialstaates, klingen ihre Forderungen lediglich wie der konservative Ruf »Alles soll so bleiben, wie es war, letztes Jahr«. Sollen also auch die Ungerechtigkeiten so bleiben, die mit diesem Staat notwendig verbunden waren? Es ist nachvollziehbar, dass dieser lediglich konservative Ruf dann die Akzeptanz der Neoliberalen zusätzlich fördert in ihrer Selbstinszenierung als Modernisierer. Angesichts der tagtäglich erlittenen Erfahrungen von Ungerechtigkeiten und Schikanen durch den ungerechten Sozialstaat wirkt die Haltung des zwar lautstarken, aber konservativen Klägers eher als Inszenierung der eigenen Hilflosigkeit, denn als politische Alternative. Eine solche Inszenierung reicht vielleicht für eine momentane Entladung der eigenen Wut aus, aber sie ist sicherlich nicht geeignet, um der um sich greifenden Delegitimation der demokratischen Gesellschaft entgegenzuwirken. Unsere Linke dünkt sich allzu gern unbeteiligt am Schlamassel und erklärt dabei allzu häufig, dass sie sich außerhalb des Systems befinde, was nichts anderes heißen kann, als dass die Dinge in unserem Land ohne ihr Zutun geschähen. Diese Verlogenheit gegenüber sich selbst mag zwar dienlich fürs Selbstbewusstsein sein, ist aber deshalb nicht auch schon besonders wahr. Sich außerhalb des Systems zu dünken, ist ein konsequentes Moment des alten linken Selbstmissverständnisses, dass Politik und Einwirkung eigentlich erst dann beginnen, wenn man die zentrale Staatsmacht übernommen hat. Solange das nicht geschehen ist, ist man unbeteiligt, wenn nicht sogar unschuldig am gesellschaftlichen Geschehen. Es ist vor einem solchen Hintergrund nicht verwunderlich, dass besonders jene Widerstandsaktionen einen Eindruck auf die Eliten hinterlassen haben, die durch ihren großen Zulauf und ihre besonders gierige Kontrolle durch die Linke charakterisiert sind. Chronologie der Nötigung, Oktober 2012. Diesmal sind es 40 Milliarden Euro, die eingespart werden sollen. Das kündigte die Regierung der konservativen Volkspartei Partido Popular nach den Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr 2013 an. Die jüngste Sparmaßnahme war der Anlass für eine Demonstration in Madrid, zu der vor allem aus dem Umfeld der Bewegung 15M der Indignados ausgerufen worden war. Ein Motto lautete Occupy Parlamento. Das Parlament sollte auf friedliche Art und Weise, wie die Organisatoren zuvor immer wieder betont hatten, mit einer Menschenkette umschlossen werden. Das erklärte Ziel der Protestierenden besteht darin, einen konstituierenden Prozess in Gang zu bringen. Eine sehr vage Formulierung, mit der meist die Forderung nach einer neuen Verfassung und einer wirklichen Demokratie verbunden wird. Friedlich blieb es nicht. Nachdem die Demonstration, der sich augenscheinlich weit mehr als die von den meisten Medien gemeldeten 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeschlossen hatten, die Polizeiabsperrung am Platz des Neptunbrunnens erreicht hatte, kam es zu Auseinandersetzungen. Auf Filmaufnahmen ist deren Beginn zu sehen. Eine Gruppe Vermummter schlägt mit Fahnenstangen in Richtung der Polizei, was diese zum Angriff veranlasst. In linken und liberalen Medien wurden diese Szenen anschließend genau analysiert. Weitere Aufnahmen der folgenden Minuten legen die Interpretation nahe, dass Personen, die zuvor mit den Fahnenstangen nach der Polizei schlugen, einige Minuten später auf Seiten der Polizei an Festnahmen beteiligt waren. Großen Unmut löste auch ein weiteres Video aus, in dem zu sehen ist, wie eine Aufstandsbekämpfungseinheit in den zentralen Bahnhof Atocha eindringt und dort Reisende, Arbeiterinnen, Arbeiter und Pressevertreter angreift. Popularität erlangte unterdessen der Kellner Alberto Casillas, der die Polizei wild entschlossen daran hinderte, seine Bar, in die sich viele Menschen geflüchtet hatten, zu stürmen. »Ich bin für den Partido Popular, aber was die Polizei gemacht hat, war ein Exzess«, sagte er der Tageszeitung El País. Diese und viele weitere Dokumente der Polizeibrutalität sorgen für Entrüstung. Der Partido Popular hatte immer wieder einen gewaltsamen Ablauf der Proteste prognostiziert. Bei vielen entstand nun der Eindruck einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Spontan versammelten sich am folgenden Abend rund 10.000 Menschen auf dem Platz des Neptunbrunnens, um gegen die Polizeibrutalität und für die Freilassung der Festgenommenen zu demonstrieren. Dort fand zu diesem Zeitpunkt bereits die Abschlusskundgebung einer länger geplanten Demonstration statt, deren Anlass ein eintägiger Generalstreik in den nordspanischen Provinzen Baskenland und Navarra war. Mit dem Generalstreik wollten linksnationalistische Gewerkschaften, die im Baskenland eine breite Basis haben, gemeinsam mit den syndikalistischen Gewerkschaften sowie weiteren Basisgewerkschaften dem Sparkurs der Regierung entgegentreten. Der Zeitung Diagonal zufolge werten sie den Streik als erfolgreich. Ihrem Aufruf sei breit gefolgt worden. Über 50% der Betriebe in der Industrie hätten an diesem Tag nicht produziert. Zähle man die Betriebe hinzu, in denen nur eine eingeschränkte Produktion möglich war, komme man auf über 70%. Ähnliche Zahlen wurden für den öffentlichen Dienst und den Transportsektor genannt. Die öffentliche Verwaltung sei vor allem überall dort komplett zum Erliegen gekommen, wo das linksnationalistische Wahlbündnis Bidu die Mehrheit hat. Das Parteienbündnis hatte sich dem Streikaufruf angeschlossen. Der heutige Generalstreik war ein weiterer Fortschritt, aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir noch viele weitere Schritte gehen müssen, um unsere Ziele zu erreichen, resümierte die CNT in einer Presseerklärung. Im ganzen Land wurden an diesem Tag Solidaritätskundgebungen mit den Streikenden im Norden des Landes organisiert. Aufgerufen hatte ein neu konstituiertes Bündnis der klassenkämpferischen Alternativgewerkschaften, in dem sich unter anderem linksnationalistische und syndikalistische Gewerkschaften organisieren. Das erklärte Ziel dieses Bündnisses ist ein unbefristeter Generalstreik in ganz Spanien, der die Sparpolitik beenden soll. Dem Austeritätsregime wird in dem gemeinsamen Aufruf ein auf Solidarität und Basisdemokratie beruhendes gesellschaftliches Modell entgegengestellt. Die Initiative knüpft an eine Kampagne der syndikalistischen Gewerkschaften an, die seit dem Sommer 2011 die Notwendigkeit eines unbefristeten Generalstreiks propagiert. Auch vereint sind diese Organisationen aber bislang nicht in der Lage, einen solchen Generalstreik durchzuführen. Dafür fehlt ihnen die Massenbasis. Ihr Mobilisierungspotenzial ist jedoch auch alles andere als irrelevant, wie die großen Demonstrationen während des landesweiten Generalstreiks im März 2012 unter Beweis gestellt haben. Auch jetzt nahmen tausende Menschen an den Solidaritätskundgebungen teil. Damit konstituiert sich nun ein zweiter gewerkschaftlicher Block neben dem der sozialpartnerschaftlichen Gewerkschaften. Diese haben vor einigen Monaten einen Sozialgipfel einberufen, an dem sich rund 200 Organisationen beteiligten. Die Hauptforderung ist hier die Durchführung eines landesweiten Referendums über die Sparpolitik der Regierung. Bereits im September 2012 wurde diese Forderung auf einer Großdemonstration in Madrid in die Öffentlichkeit getragen. Jetzt demonstrierten erneut weit mehr als 10.000 Menschen in der Nähe des Parlaments und forderten den Rücktritt der Regierung, die sich aber unbeeindruckt gibt, trotz all des Protestes gegen ihre Politik. María Dolores de Cospedal, die Generalsekretärin des Partido Popular, verlautbarte, die Proteste würden ein irreales Bild Spaniens entstehen lassen. Selbst einfache Themen können für Europäer schwierig sein. Als auf dem EU-Gipfel in Brüssel Bundeskanzlerin Merkel die Frage aufwarf, wer den Friedensnobelpreis entgegennehmen solle, gingen die Meinungen auseinander. Einige Regierungschefs wollten höchst selbst nach Stockholm reisen, andere wiederum lehnten ab. Am Ende der ergebnislosen Debatte meinte der britische Premierminister Cameron lakonisch, die EU-Staaten sollten doch einfach 27 Kinder zur Verleihung schicken. Er hat wohl die Hoffnung aufgegeben, dass die europäischen Staaten in absehbarer Zukunft so komplexe Herausforderungen wie die Euro-Krise lösen können, wenn sie selbst an einfachen Problemen scheitern. Der Gipfel in Brüssel wird ihn wohl kaum bewogen haben, seine Meinung zu ändern. Reichlich zerknirscht musste dort der französische Staatspräsident Hollande zur Kenntnis nehmen, dass die geplante Bankenunion auf sich warten lässt. Die deutsche Bundeskanzlerin hatte durchgesetzt, dass sie erst im Laufe des kommenden Jahres 2013 beginnen soll und nicht schon Anfang Januar, wie es vor allem die südeuropäischen Länder erhofft hatten. Der spanische Ministerpräsident Rajoy versucht zwar seit geraumer Zeit, die Finanzkrise in seinem Land herunterzuspielen, doch auch er weiß genau, dass sich klamme Banken nur über den Rettungsfonds ESM direkt rekapitalisieren können. Solange dies nicht möglich ist, müssen die einzelnen Staaten marode Geldinstitute selbst stützen, was ihre Schuldenquote weiter erhöht. Dieser Umstand hat Spanien bereits an den Rand der Zahlungsunfähigkeit getrieben. Für die südlichen Euro-Länder ist der Rettungsfonds ESM deshalb lebenswichtig. Weil vielleicht bald auch Frankreich dieses Problem drohen könnte, setzt sich Hollande vehement für die Interessen des Südens ein. So sprach er sich vor dem Gipfel für eine Haushaltsunion für die Euro-Staaten aus, zusätzlich zur Bankenunion und inklusive Euro-Bonds. Geld aus der Transaktionssteuer soll in diesen Haushalt und dann an die Mitgliedstaaten fließen. Wirtschaftlich starke Länder müssten zudem mehr Solidarität zeigen und ihre Binnennachfrage stärken, indem sie die Löhne erhöhen und die Abgaben senken. Fast gleichzeitig verbreitete der deutsche Finanzminister Schäuble einen gänzlich anderen Plan. Ein Währungskommissar mit weitreichenden Vollmachten soll seiner Meinung nach künftig die Haushalte der Eurozone überprüfen und sie gegebenenfalls wieder zurück an die nationalen Parlamente delegieren, wenn sie den Stabilitätskriterien nicht entsprechen. Ein europäischer Sparkommissar, der im Geiste Schäubles agiert, ist vermutlich das Letzte, was sich die Euro-Staaten, ausgenommen Deutschland und Finnland, derzeit wünschen. Umgekehrt schließt die deutsche Regierung Eurobonds weiterhin kategorisch aus. Entsprechende Überlegungen gelten im Berliner Kanzleramt, zumindest bis zu den Bundestagswahlen 2013, als nicht verhandelbar. Bis dahin will die Kanzlerin weitere Finanzhilfen an europäische Krisenstaaten vermeiden. Indem sie das Inkrafttreten des ESM noch einmal verschieben konnte, ist ihr dies vorerst auch gelungen. Merkel könnte also zufrieden sein, wenn sie nicht zugleich andere Ziele propagieren würde, die sich mit diesem Vorgehen kaum vereinbaren lassen. So betonte sie in ihrer Regierungserklärung im Bundestag am Vorabend des Brüsseler Gipfels, dass in Europa dringend für mehr Wachstum gesorgt werden müsse. Auch Merkel ist nicht entgangen, dass sich die Eurozone wegen der rigiden Sparpolitik in einer schweren Rezession befindet. Rund 25 Millionen Menschen sind dort mittlerweile offiziell als arbeitslos registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen. Merkel schlug deshalb im Bundestag einen Wachstumsfonds vor, der Krisenländern zeitlich befristet und projektbezogen Geld zur Verfügung stellen soll. Das Kapital dafür könne aus neuen Einnahmen durch die Finanztransaktionssteuer kommen. Profitieren sollen davon aber nur Länder, die zuvor alle Reformauflagen erfüllen. Wie paradox das Vorhaben ist, mit extremen Sparauflagen halb Europa in die Rezession zu treiben, um anschließend über Wege für mehr Wachstum zu grübeln, zeigt sich derzeit vor allem am Umgang mit Griechenland und Portugal. Nachdem die Bundesregierung jahrelang damit gedroht hatte, eine Pleite Griechenlands hinzunehmen, will sie nun diese Möglichkeit auf jeden Fall vermeiden. There will be no Staatsbankrott in Greece, hatte jüngst Finanzminister Schäuble auf einer Asienreise pathetisch erklärt. Immerhin müsste nach einer neuen Studie der Bertelsmann Stiftung im Falle einer griechischen Pleite allein Deutschland mit 73 Milliarden Euro Einbußen rechnen. Ein Betrag, der alle bisher gewährten Kredite der Bundesregierung, die zudem hohe Zinserträge bringen, um ein Mehrfaches übertrifft. Da die griechische Regierung aber weiterhin die Sparauflagen erfüllen soll, schlägt die Bundesregierung nun vor, künftig alle Hilfszahlungen auf ein Sperrkonto einzuzahlen, um den Schuldendienst zu garantieren. Seit dem Schuldenschnitt, bei dem die Anleihen privater Gläubiger in niedriger verzinste, vom Rettungsschirm EFSF garantierte Papiere umgewandelt wurden, hat Griechenland aber faktisch nur noch staatliche Gläubiger. Die EU-Staaten, die Europäische Zentralbank, den EFSF und in geringerem Maße auch den Internationalen Währungsfonds. Wenn man von den Verbindlichkeiten gegenüber den internationalen Gläubigern absieht, weist der griechische Staatshaushalt mittlerweile nur noch geringe Defizite auf, wie kürzlich selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung konstatierte. Die europäischen Institutionen und der IWF überweisen also Kredite und Hilfszahlungen nach Athen, um sie anschließend wieder als Zinszahlungen zurückzuerhalten. Sich die Zinsen für die Kredite selbst zu zahlen, ergibt ökonomisch keinen Sinn. Politisch ist es aber durchaus gewollt. Nur so kann die Fiktion aufrechterhalten werden, dass Griechenland irgendwann in der Lage sein werde, seine Schulden zu begleichen. Es müsse eben nur lange und konsequent genug sparen. Dabei beträgt die Schuldenquote mittlerweile über 170% des Bruttoinlandsprodukts. Griechenland müsste lange Zeit die chinesischen Wachstumsraten übertreffen, um dies auszugleichen. Stattdessen wird erwartet, dass auch im kommenden Jahr 2013 die griechische Wirtschaft weiter schrumpfen wird. Dass eine solche Strategie nicht überzeugend ist, musste selbst Finanzminister Schäuble eingestehen. Er wolle die Zuhörer nicht mit den Details zur Euro-Rettung langweilen, sagte er nun bei einer Rede in Singapur, wo er für die Euro-Rettungsmaßnahmen warb. Die meisten Entscheidungsträger in Europa verstehen die Mechanismen auch nicht. Noch weniger nachvollziehbar ist die sogenannte Rettungsstrategie in den davon betroffenen Ländern. Zum ersten Mal wird für den 14. November 2012 ein gemeinsamer Generalstreik in Portugal und Spanien vorbereitet. In den Parlamenten beider Staaten soll an diesem Tag über den Haushalt beraten werden. In Portugal will die Regierung dabei Steuererhöhungen durchsetzen, die sich für einen durchschnittlichen Beschäftigten auf bis zu 3 Monatsgehälter summieren können. Außerdem sollen 2013 die Renten stark gekürzt, die Ausgaben für Arbeitslosen- und Krankengeld sowie die Zulagen im öffentlichen Dienst teils drastisch gesenkt werden. Die portugiesische Wirtschaftszeitung Jornal de Negócios sprach von den schlimmsten Steuererhöhungen in der Geschichte der portugiesischen Demokratie. Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei, Jeguro, nannte die Maßnahmen eine finanzpolitische Atombombe. Über die Wirkung des Sparprogramms kann sich Bundeskanzlerin Merkel persönlich bei ihrem Staatsbesuch in Lissabon 2 Tage vor dem geplanten Generalstreik informieren. Vieles deutet darauf hin, dass Portugal in eine ähnliche Krise wie Griechenland geraten könnte, gerade weil es die Auflagen Deutschlands und der EU besonders akribisch erfüllt hat. In Portugal wie in Griechenland zeigt sich, dass die Krisenpolitik der deutschen Regierung nicht funktionieren kann. Sie will den Austritt eines Eurolandes ausschließen, weitere Transferzahlungen vermeiden und die Sparauflagen durchsetzen. Zumindest eine dieser Vorgaben kann dauerhaft nicht durchgesetzt werden. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit. Mit einem Austritt Deutschlands aus der Eurozone würden sich die Probleme in Luft auflösen, meinte vergangene Woche der US-Investor George Soros. In diesem Fall würde der Euro kräftig an Wert verlieren und die Zinsen der dramatisch verschuldeten Staaten würden sich anpassen. Dies würde den schwachen Euro-Ländern wieder Luft zum Atmen geben. Es wäre eine einfache Lösung für ein schwieriges Problem. Kaum anzunehmen, dass sie in der deutschen Regierung viele Anhänger finden wird. Chronologie der Nötigung. November 2012. Im Herbst 2012 häuften sich in internationalen Medien schockierende Bilder und Berichte über die Polizei und die Neonazis in Griechenland, deren Zusammenarbeit und die von ihnen ausgehende Gewalt. Einem Artikel des Guardian zufolge hat ein Polizeioffizier über die Beziehungen zwischen der Polizei und der neonazistischen Partei Chrysi Avgi, Goldene Morgenröte, ausgepackt. Die Partei habe die Polizei auf verschiedenen Ebenen infiltriert. Der Staat habe seit Jahren volle Kenntnis über das Treiben der Nazis, da sie vom Geheimdienst und anderen Sicherheitsbehörden genau beobachtet worden seien. Leitende Beamte hätten die Möglichkeit gehabt, diese kleinen faschistischen Zellen im Apparat zu isolieren und aus den Rängen der Polizei zu entfernen, sich jedoch dagegen entschieden. Der Staat wolle die faschistischen Elemente in Reserve halten und für seine Zwecke nutzen, etwa um sie gegen Linke und andere Gegner des neuen Austeritätsregimes einzusetzen. Möglicherweise hätten neofaschistische Gruppen auch als Agent Provocateur bei Demonstrationen gehandelt. Ein Sprecher der Polizei wies diese Anschuldigungen umgehend zurück. Die Frage ist, wer in Griechenland und anderswo der Polizei noch Glauben schenken will. Bereits vor den Wahlen im Mai und Juni 2012 wurde berichtet, dass Krisi Avgi innerhalb der Polizei, besonders in der Aufstandsbekämpfungseinheit und der motorisierten Delta-Einheit, politisch sehr einflussreich sei. Unbestätigten Berichten zufolge soll sogar knapp die Hälfte der Polizisten für die Nazi-Partei gestimmt haben. Schockierende Bilder und Berichte gab es auch im Zusammenhang mit der Verhaftung von antifaschistischen Demonstrierenden in Athen. Die Antifaschisten waren bei Zusammenstößen mit Unterstützern der neonazistischen Partei Krisi Avgi verhaftet und in die Polizeizentrale gebracht worden. Dort seien sie, so berichtete der Guardian, unter Berufung auf einige der Verhafteten und ihre Anwälte, von Polizisten mit Tasern, Feuerzeugen, Fackeln und anderen Dingen gefoltert worden. Die involvierten Polizeibeamten hätten Fotos gemacht und Außenstehenden am Telefon beschrieben, was sie mit den Verhafteten anstellten. Sie hätten den Antifaschisten damit gedroht, ihre Fotos im Internet zu veröffentlichen und ihre Adressen an Krisi Avgi weiterzugeben, falls sie es wagen sollten, öffentlich von den Ereignissen zu erzählen. Artikel über die Vorfälle wurden nach dem ausführlichen Bericht im Guardian in der ganzen westlichen Welt weit verbreitet. Griechische Massenmedien sahen sich unter dem Druck der internationalen Berichterstattung gezwungen, schließlich auch über die Ereignisse in der Polizeizentrale zu berichten. Das erboste den Minister für öffentliche Ordnung, Nikos Dendias, der in einer Parlamentsansprache die Medienberichte dementierte und dem Guardian mit Klagen drohte. Aber Tage später bestätigten 8 verschiedene forensische Pathologen Verletzungen der Verhafteten. Dendias und führende Polizeibeamte haben seither geschwiegen. Doch Kalima Katsimi und Kostas Avanitis, 2 Moderatoren, die im staatlichen Fernsehen ERT in einer Morgensendung die Reaktion von Dendias auf den Bericht des Guardian diskutierten, wurden nach Angaben der Zeitung deswegen suspendiert. Katsimi hatte demnach in der Sendung gesagt, der Report der Ärzte habe gezeigt, dass dort tatsächlich ein Verbrechen stattfand. Folter auf Polizeiwachen ist in Griechenland nichts Neues. Seit dem Zusammenbruch der Militärdiktatur und dem Beginn der dritten griechischen Demokratie 1974 gab es immer wieder entsprechende Berichte. Ohne Zweifel sind es jedoch vor allem in den vergangenen Monaten mehr geworden. Die Wache des Athena-Bezirks Agios Panteleimonas ist einer der Orte, an denen griechischen Massenmedien zufolge der Einsatz von Folter nachgewiesen wurde. Die meisten Opfer seien Migrantinnen und Migranten. Es wurde nur über eine Handvoll Vorfälle berichtet und auch nur, nachdem Personen, die sich für eine Berichterstattung einsetzten, wie Betreiberinnen und Betreiber alternativer Blogs und Websites sowie Rechtsanwälte, in den letzten Jahren an die Massenmedien herangetreten sind. Meistens hatten die Opfer Angst, offen über die Folter zu sprechen. Die anarchistische und antiautoritäre Bewegung organisiert aber des Öfteren Solidaritäts- und Antirepressionskampagnen. Die Polizeigewalt traf zunächst meist Mitglieder der anarchistischen Szene, später aber vor allem Angehörige migrantischer Minderheiten. Im von den Austeritätsmaßnahmen gebeutelten Griechenland ist die goldene Morgenröte im Aufwind. Ihre Abgeordneten führen im Parlament faschistische Grüße und Hassreden auf, in denen sie Minderheiten als Untermenschen bezeichnen während auf den Straßen Schlägertrupps in schwarzer Kleidung Migranten und Linke verprügeln. Aber darauf beschränken sich die Nazis nicht mehr. Nun gehen sie auch gegen Künstler vor. Kürzlich protestierten Nazis von Krisi Avgi zusammen mit christlichen Fundamentalisten gegen ein Theaterstück in Athen. Sie versammelten sich vor dem Hetiriotheater, um die Aufführung des Stücks Corpus Christi von Terence McNally zu verhindern, dem sie Blasphemie vorwarfen. Die Polizei glänzte durch Passivität. Vor ihren Augen befreite Christos Pappas, ein Abgeordneter der Neonazis, einen festgenommenen Verbündeten. Auf einem Videomitschnitt ist zu sehen, wie Ilias Panagiotaros, ein weiterer Abgeordneter, den Theaterdirektor wüst beschimpft. Selbiger sagte der BBC, Griechenland befinde sich bereits in einem Bürgerkrieg. Auf der einen Seite Nationalisten wie wir und Griechen, die unser Land so wollen, wie es war. Und auf der anderen Seite illegale Immigranten, Anarchisten und all jene, die Athen mehrere Male zerstört haben. Fast jede Nacht werden im ganzen Land die Straßen der neonazistischen Gewalt ausgeliefert. Das Zentrum Athens wird zu einem Schwerpunkt der Aktivitäten der Neonazis. Es schadet ihnen nicht. Meinungsumfragen sehen Krisi Avgi inzwischen als drittstärkste politische Kraft in Griechenland. Der spanische Ausdruck «tiene arreglo» ist nur schwer ins Deutsche zu übersetzen. Kontextabhängig bedeutet er »das kann man regeln« oder »das wird schon wieder«. »Tiene arreglo« heißt auch eine der in Spanien sehr beliebten Fernsehshows, in denen menschliche Schicksale einem gerührten Publikum vorgeführt werden. Während es in Sendungen wie »erzähl, wie es geschah« oder »sag mir die Wahrheit« vornehmlich um Ehebruch, verstoßene Kinder oder unangenehme Familiengeheimnisse geht, ist Tiene Arreglo eine Battleshow. Schluchzende Menschen berichten von ihrer desolaten finanziellen Lage und blicken erwartungsvoll in die Kamera, während der aktuelle Spendeneingang eingeblendet wird. Derzeit erreicht Tiene Arreglo über 15% der spanischen Fernsehzuschauer, die sich mit den in der Sendung vorgeführten in der Regel identifizieren dürften. Die Lage in Spanien ist schlimm bis aussichtslos. So liegt die Jugendarbeitslosigkeit derzeit offiziell bei 52%, nach Griechenland die höchste innerhalb der gesamten Europäischen Union. Nirgendwo sonst gibt es so viele Schulabbrecher, wie die UNESCO mitteilt. Und nirgendwo sonst in der EU ist die Kluft zwischen Armen und Reichen so groß wie mittlerweile in Spanien, berichtet die spanische Tageszeitung El País. Die Arbeitslosigkeit hat unheimliche Ausmaße angenommen. Gleichzeitig wächst der Druck auf diejenigen, die noch in Arbeit sind. Meine Schwester ist Historikerin, hat eine Stelle in der Universität, berichtet eine Übersetzerin in Madrid, und musste eine dramatische Gehaltseinbuße hinnehmen. Meine Mutter ist Steuerberaterin und bekommt fast keine Aufträge mehr. Mein Freund sucht seit Monaten einen Job. Besonders schlimm aber ist es für alle, die jetzt Mitte 50 sind und entlassen werden. Wer während der letzten 10 Jahre vor seiner Verrentung nicht in Arbeit war und somit nicht mehr in die Rentenversicherung eingezahlt hat, verliert die Rentenansprüche, die er oder sie sich während eines langen Arbeitslebens in den Jahren zuvor erworben hat. Aus diesem Grund hat PPM aus Sevilla einen Arbeitsplatz im rund 700 Kilometer entfernten Cartagena akzeptiert und pendelt seit 2 Jahren im 2-Wochen-Rhythmus zwischen Familie und Job. Der 60-Jährige hat 2 Söhne, von denen der eine arbeitslos ist und der andere studiert. Seine Frau Lola findet die Situation absurd. Um uns zu sehen, treffen wir uns manchmal in der Mitte und nehmen uns in Granada ein Hotelzimmer. Ich komme mir vor wie eine 16-Jährige, die sich heimlich mit ihrem Freund trifft. Die beiden müssen noch 5 Jahre durchhalten, selbst wenn die Kosten für die Unterkunft am Arbeitsplatz und das Benzin vom Lohn des Handwerkers nicht viel übrig lassen. Aber Pepe, der auf ein mehr als 40-jähriges Arbeitsleben zurückblickt, kann auf die Rente nicht verzichten. Dass unter Umständen die Rente vom Staat aus Spargründen wieder gestrichen werden kann, wirkt sich wiederum auf die Kinder und Enkel der Betroffenen aus, die oft von den Pensionen der Älteren mit durchgefüttert werden müssen. Ramon F. ist 28 Jahre alt und hatte von einigen Aushilfstätigkeiten in Cafés oder Kneipen abgesehen noch nie einen richtigen Job. Er lebt im südspanischen Cadiz im Haus seiner Großmutter. Seine Eltern, die in einer Kleinstadt in der Nähe wohnen, können ihn nicht mehr ernähren. Mit großer Dreistigkeit verlässt sich die konservative Regierung vom Partido Popular auf das familiäre Netz, auf das man im familienorientierten Spanien tatsächlich stärker bauen kann als in mittel- oder nordeuropäischen Ländern. Doch bereits in den 90er Jahren war zu konstatieren, dass junge Menschen verstärkt von ihren Eltern abhängig blieben und noch bei ihnen lebten, als ihre deutschen oder französischen Altersgenossinnen und Genossen längst ausgezogen waren. Dass es mittlerweile oft die Großeltern sind, die für ihre arbeitslosen Enkel einspringen müssen, sofern sie es noch können, zeigt, in welch miserabler Situation sich das Land tatsächlich befindet. Wo eine Generation fast geschlossen auf den Sparstrumpf der Großmutter zurückgreifen muss, steht auch das auf dem Spiel, was bisher besser war als in anderen europäischen Ländern. Deutsche Gesundheit in Spanien? Fragten Pablo Montalvo und Ian Perez López in der Tageszeitung Diario de Cádiz und diskutierten, ob das spanische Gesundheitssystem nach deutschem Vorbild saniert werden müsse. Bislang sind alle spanischen Bürger und Bürgerinnen automatisch krankenversichert. Wer erkrankt, begibt sich in eines der staatlichen Krankenhäuser, legt seinen Ausweis vor und wird kostenlos behandelt. Das Gesundheitssystem wird aus Steuermitteln finanziert. Das derzeit niedrige Steueraufkommen erschwert aber seine Finanzierung. Deshalb werden Maßnahmen von der Privatisierung bis zur Krankenversicherungspflicht nach deutschem Vorbild diskutiert. Letzteres Modell wird sich wohl durchsetzen. Ein Ende der Diskussion ist nicht absehbar. Seit Monaten häufen sich aber Berichte von und über Migranten, die sich illegal in Spanien aufhalten und in den Krankenhäusern nicht mehr behandelt werden. Was machen wir jetzt mit 6 Millionen Einwanderern? Fragte El País mit Verweis auf die Tatsache, dass 35% aller Zuwanderer keinen Job mehr haben und diskutierte recht unverblümt die Möglichkeit, dass und wie sie weiterziehen könnten in andere Länder, in die ohnehin immer mehr junge Spanierinnen und Spanier auswandern, um dort ihr Glück zu suchen. Renommierte Wissenschaftler warnen vor dem Verlust einer ganzen Generation an akademischem Nachwuchs. Und wer sich in Madrid, Sevilla oder Cadiz in ein Café setzt und den Gesprächen an den umstehenden Tischen lauscht, merkt schnell, dass es hier fast nur ein Thema gibt: die Krise und die Angst davor. Ein anderes wichtiges Thema ist der Generalstreik. Für den 14. November 2012 haben die wichtigsten Gewerkschaften zum zweiten Generalstreik in diesem Jahr aufgerufen. Es soll einen länderübergreifenden Aktionstag geben, zu dem auch der Europäische Gewerkschaftsbund aufgerufen hat. Bislang wurden in Portugal, Griechenland, Italien, Malta und Zypern ebenfalls Generalstreiks angekündigt. In Spanien richtet er sich in erster Linie gegen die Politik des Ministerpräsidenten Rajoy, der angekündigt hat, 102 Milliarden Euro bis 2014 einsparen zu wollen. Vor allem Rentner, Studierende, Schülerinnen und Arbeitslose werden davon noch schlimmer betroffen sein als bisher schon. Das staatliche Bahnunternehmen soll privatisiert werden. Die Fluggesellschaft Iberia hat Entlassungen angekündigt. Doch selbst den Streik versucht die Regierung im Sinne der Einsparungen zu nutzen. Ich musste unterschreiben, erzählt Lola, die als Grundschullehrerin eine Staatsbedienstete ist, dass man mir diesen Tag vom Gehalt abzieht, wenn ich mich am Streik beteilige. Die Stimmung ist, wenn überhaupt, nur verhalten optimistisch. Im Grunde denken wohl alle dasselbe. Eso no tiene arreglo. Das wird nicht wieder. deine Papiere, gib mir deine Papiere!« ruft ein Grieche laut einem schmächtigen asiatischen Einwanderer auf der Straße zu, der einen Einkaufswagen mit Restmüll vor sich herschiebt. Zitternd vor Angst holt der ärmlich gekleidete Mann ein zerknittertes Papierstück aus seiner Tasche und reicht es dem Griechen. In Pankrati, einem gutbürgerlichen, dicht bevölkerten Athener Stadtviertel, haben sich auf einem kleinen Platz mehrere Menschen versammelt und beobachten die Szene. Die Menschen schauen tatenlos zu, die meisten wirken ängstlich, manche schauen bedrückt weg. »Das Mofa eines Freundes wurde gestohlen. Ich muss kontrollieren, ob er das war und ob Teile des Mofas in seinem Wagen liegen«, antwortet der kräftige Mann auf die Frage einer Frau, ob er Polizist sei. »Die Polizei kommt sowieso nicht, wenn ich sie anrufe. Wir müssen allein dafür sorgen, dass es Ordnung und Sicherheit in unserer Nachbarschaft gibt.« Er schaut verwirrt, als er merkt, dass nicht alle Anwesenden der Art und Weise, in der er mit dem Einwanderer umgeht, zustimmen. Trotz ihres Schweigens. »Wir sind doch eure Freunde«, sagt er schließlich zu dem eingeschüchterten Mann mit dem Einkaufswagen. Er klopft ihm gespielt freundlich auf den Rücken und lässt ihn davonziehen. Die Menschenmenge löst sich langsam auf. Der Grieche bleibt stehen. Er will sich für seine Tat rechtfertigen. Er sei arbeitslos, habe ein kleines Kind und mache sich Sorgen, wie er und seine Familie überleben werden. Dann fügt er hinzu, dass er mehr als 5 Jahre Mitglied der Krisi Avgi, der Goldenen Morgenröte, war, aber ausgetreten sei. »Ich war nicht mehr einverstanden mit der Art und Weise, wie sie agieren.« Trotzdem habe er bei den letzten Wahlen diese Partei gewählt. »Aus Protest gegen die anderen Parteien und in der Hoffnung, dass sie die korrupten Politiker, die Griechenland bis an den Abgrund gebracht haben, zusammenschlagen.« Diese Hoffnungen teilten viele Menschen, die bei den Wahlen im Mai und Juni 2012 den Neonazis ihre Stimme gegeben haben. Doch die Krisi Avgi hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Zwar gab es verbale Attacken auf Regierungsmitglieder und die rassistische und antisemitische Rhetorik, aber bisher keine Schlägerei im Parlamentssaal. Nicht einmal bei der Abstimmung, als mit knapper Mehrheit ein neues Sparpaket in Höhe von 13,5 Milliarden Euro gebilligt wurde, während draußen vor dem Parlament bei starkem Regen Hunderttausende dagegen demonstrierten, gab es spektakuläre Reaktionen seitens der 18 Abgeordneten der Krisi Avgi. Die Abstimmung galt als Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Kredittranche an Griechenland. In den Augen vieler Bürger, aber auch von politischen Kommentatoren und Experten, war das der letzte Akt des griechischen Krisendramas, eine Art Trauerfeier für die ruinierte griechische Wirtschaft. Laut aktueller Daten sind 25% der Griechen arbeitslos. Das Land befindet sich im 5. Jahr der Rezession. Nächstes Jahr, 2013, rechnet man damit, dass die Wirtschaft um 4,5% schrumpfen wird. Die Gesamtverschuldung soll dann von 175% auf 190% des Bruttoinlandsproduktes steigen. Damit klettert der Schuldenstand Griechenlands auf über 340 Milliarden Euro. Viele Griechen sind mit ihrem politischen System und der Demokratie in ihrem Land unzufriedener denn je. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Public Issue zeigt, wie wenig Vertrauen die Griechen in die Parteien und ihre Politiker haben. Über 80% sind mit dem Funktionieren der Demokratie in Griechenland nicht zufrieden. Auf die Frage, welches das größte Problem sei, mit dem das Land derzeit zu kämpfen habe, wurde an erster Stelle die Wirtschaft genannt. Es folgen die rapide steigende Arbeitslosigkeit sowie die Parteien und Politiker. Zudem glauben fast 8 von 10 Befragten, dass die Koalitionsregierung ihre Legislaturperiode nicht ausschöpfen wird. Die Stimmung auf Demonstrationen wird immer ungemütlicher. Seit sich die Krise zugespitzt hat, wird immer öfter über Polizeigewalt gegen Demonstranten berichtet. Der griechischen Polizei werden zudem schwere Misshandlungen an einer Gruppe von Antifaschisten vorgeworfen. Im September 2012 waren 15 griechische Antifaschisten nach Zusammenstößen mit Mitgliedern der Goldenen Morgenröte festgenommen worden. Die Festgenommenen haben sich einem Bericht des britischen Guardian zufolge darüber beklagt, während der Haft gefoltert worden zu sein. Polizisten hätten sie geschlagen, nackt gefilmt und ihnen Brandmale zugefügt. Die griechische Polizei wies diese Vorwürfe entschieden zurück. Bürgerschutzminister Dendias kündigte sogar an, Strafanzeige gegen den Guardian zu erstatten. Offizielle gerichtsmedizinische Untersuchungen bestätigen jedoch die Misshandlungen der 15 Festgenommenen durch die griechischen Beamten. Wenig später wurden zwei Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders NET wegen ihrer kritischen Berichterstattung über diesen Fall und das Vorgehen des Bürgerschutzministers suspendiert. Es fällt auf, dass die Neonazis bei Demonstrationen gegen den Sparkurs fast nie einen eigenen Block auf die Straßen bringen. Die Parteiführung bevorzugt es weiterhin, sich in puncto Rassismus und Nationalismus zu profilieren und Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich dem Staat vorbehalten sind. Anfangs haben die Parteineonazis Lebensmittel und Kleidung ausschließlich an Griechen verteilt und dann Blutbanken für griechisches Blut organisiert. Diese Initiative sei ungesund, unwissenschaftlich, illegal und rassistisch, erklärte eine der größten Ärztegewerkschaften derweil. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sagte dazu, ein Verfahren, wie es Krisi Afgi propagiere, sei unmenschlich. Vor einigen Wochen verlangten Abgeordnete der Nazi-Partei Listen mit den Namen migrantischer Kinder von den griechischen Kindergärten. Das Bildungsministerium verweigerte diese aber auf gesellschaftlichen Druck hin. Die Neonazis hatten zudem verlangt, dass in den griechischen Schulen das patriotische Gefühl der Schüler gefördert wird. Das Bildungsministerium wies auch dies zurück. Nach aktuellen Umfragen hat sich das Wählerpotenzial der Neonazis fast verdoppelt. Bis zu 15% der befragten Personen würden der Partei ihre Stimme geben, obwohl in den vergangenen Monaten immer wieder vor der narzisstischen Ideologie der Partei gewarnt wurde und Fotos und Videos der rassistischen Angriffe, bei denen Mitglieder oder gar Abgeordnete der Partei teilgenommen haben, auch im Ausland für Empörung sorgten. Ende Oktober 2012 hat das griechische Parlament die Immunität dreier Abgeordneter der Krisi Afgi aufgehoben, die verschiedener Vergehen beschuldigt worden waren. Unter ihnen ist auch Parteisprecher Kasidiaris, der der Komplizenschaft bei einem bewaffneten Raubüberfall 2007 beschuldigt wird. Mittlerweile hat Bürgerschutzminister Dendias angekündigt, ein Dezernat für rassistische Gewalt bei der griechischen Polizei einzurichten. Bislang ist niemand wegen rassistischer Gewalt zur Verantwortung gezogen worden. Verschiedene antifaschistische Initiativen versuchen, den Opfern zu helfen und gegen den Aufstieg der Faschisten anzugehen. Demonstrationen werden organisiert und man investiert in die Arbeit an den Schulen, um die nächste Generation über den Faschismus aufzuklären. Die Kommunistische Partei hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, das sich an die Jugendlichen wendet und im Internet kursiert. Nach sehr langem Zögern haben auch führende Mitglieder der mächtigen orthodoxen Kirche Griechenlands Stellung genommen. Den Anfang machte Metropolit Pavlos im nordgriechischen Syatista, als er die goldene Morgenröte als »schwarze Nacht« bezeichnete. Wegen seiner Kritik wurde er zum Ziel anonymer Drohanrufe. Doch seinem Beispiel folgten weitere hochrangige orthodoxe Geistliche. Eine Ausnahme war Metropolit Amirosios aus Kalavrita, einer Stadt, die grausame Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erlebte. Er empfahl den Neonazis, ihr Profil zu überarbeiten, um sich zu einer milden Hoffnung für die verzweifelten Griechen zu wandeln. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kappa Research zufolge wünschen sich immerhin über 2/3 der Befragten, dass die Partei verboten wird, wenn sie weiterhin gegen das griechische Gesetz verstößt. Die Mehrheit der Befragten stellte sich gegen die extremistischen Thesen der Partei. Die Debatte um ein Verbot von Krisi Afgi wird immer lauter und auch die Kritik an der toleranten Politik des Staats gegenüber den Neonazis. Da dieses Konstrukt außerhalb des demokratischen Rahmens agieren will und mit seinen illegalen Aktionen prahlt, muss die Justiz intervenieren. Aber kann sie es? fragt sich die Anwältin und Aktivistin Joanna Kurtovic in der Zeitung Ephemerida Tonsintakton und fügt hinzu, denn die Vampire, die sich aus den Trümmern des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruchs erheben, ernähren sich nicht nur vom Fleiß ihrer Opfer, sondern auch vom starken Schutz, den ihnen das institutionelle System selbst zur Verfügung stellt. Chronologie der Nötigung, November 2012. Es ist ein Warnruf der besonderen Art gegen die Faschisierung, der nun veröffentlicht wurde. Manche bezeichnen uns als Diaspora-Griechen, andere als dritte Generation der Gastarbeiter, so manche sind wir Fremde. So beginnt der Text mit dem Titel »Nichts Goldenes an dieser Morgenröte«, der bis Redaktionsschluss bereits von mehr als 1500 Personen unterzeichnet war, darunter auch Prominente wie Kostas Papanastasiou, der Wirt aus der Fernsehserie Lindenstraße. In unserem Alltag waren wir es gewohnt, über Rassismus und Gewalttaten zu reden, die wir als Migranten in Deutschland erleben, und uns dazu zu verhalten, heißt es in dem Manifest weiter. Wir werden nie die Bilder von den Angriffen der Neonazis auf Migranten und Flüchtlinge in Rostock vergessen, bei denen schaulustige Beifall klatschten und die Polizei tatenlos zuschaute, während all das live im Fernsehen übertragen wurde. Ein Schlenker zum NSU und der Verwicklung des Verfassungsschutzes. Dann geht's von Rostock nach Athen. Es trifft uns und macht uns gleichzeitig wütend, dass ähnliche Ereignisse in Griechenland alltäglich geworden sind. Eine rhetorische Frage. Wie sehr haben die Wirtschaftskrise, die Auflösung gesellschaftlicher Strukturen, die Geringschätzung der Institutionen, die Migrationspolitik in Griechenland und Europa zum Aufstieg der Krise AfG beigetragen? Eine Feststellung. Sicher ist, dass in dieser Krise, die für Griechenland so schmerzvoll ist, sowohl die Politik Deutschlands als auch die Umsetzung von ausweglosen Sparmaßnahmen eine wichtige Rolle gespielt haben. Und? Die Krise der Wirtschaft verschärft die Krise der Demokratie. Es ist genau diese Verknüpfung von rassistischen Alltagserfahrungen in Deutschland, der deutschen Europapolitik und dem Aufstieg der griechischen Neonazis, die die besondere Qualität des Manifests ausmacht. Zweifellos verschärft die von Angela Merkel forcierte Austeritätspolitik in Griechenland die Krise. Die europäische Migrationspolitik mit ihrer famosen Drittstaatenregelung wirkt sich in Griechenland, das die Xenophoben als Europas Einfallstor für Migranten bezeichnen, verheerend aus. Und wo die Krankenkassen zusammenbrechen, werden auch keine Flüchtlingsunterkünfte gebaut. Aber vielleicht ist der Abschreckungseffekt, der von auf den Straßen kampierenden Migranten ausgeht, die von Neonazis traktiert werden, ja auch gewollt im europäischen Migrationsregime. Letztes Jahr, 2011, kolportierte Tim Worstall auf einem Blog des Forbes Magazins einen bitteren Witz, der in Finanzkreisen kursierte. Nur halb im Spaß wird manchmal gesagt, es gebe einen besseren Gebrauch von Deutschlands Geld, als es für weitere Bailouts von Griechenland zum Fenster rauszuwerfen. Einfach einen griechischen Militärputsch sponsern und das Problem auf diesem Weg lösen. Die Pointe: Gäbe es einen Militärputsch in Griechenland, hätte das Land sofort die EU zu verlassen. Was immer dann mit der griechischen Wirtschaft passieren würde, wäre einfach das Problem von jemand anderem. Manchmal scheint es fast so, als würde sich die deutsche Politik, die knallharte Politik eines Krisengewinnlers zu Lasten eines Krisenverlierers, die unweigerlich zum Aufstieg der griechischen Neonazis beiträgt und ihn zugleich systematisch ignoriert, an diesem Scherz orientieren. Ein schönes Motto dafür könnte sein: Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Coup d'État. Merkelator, warnte die britische Daily Mail ihren Premierminister David Cameron vor dem anstehenden Besuch der German Thatcher, wie sie Bundeskanzlerin Merkel nannte. Diese Titulierung sollte wohl als Kompliment verstanden werden. In ihrem Gastbeitrag für die Zeitung bescheinigte Anne McElvoy, Deutschland- und Europaexpertin des Economist, der deutschen Bundeskanzlerin, sie sei im Unterschied zu Cameron gut vorbereitet auf kommende europäische Auseinandersetzungen. Cameron hingegen könne nicht einmal sagen, ob seine Regierung sich lieber innerhalb oder außerhalb des institutionellen Europa sehe. Er hatte kürzlich mit einem Veto gegen den langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte dieser nicht um mindestens 200 Milliarden Euro gekürzt werden. Diese Drohung war nur allzu offensichtlich den eigenen europafeindlichen Abgeordneten und der Rettung seiner Koalition geschuldet. Seine Europapolitik lässt derzeit kaum ein Konzept erkennen, außer der Absicht, möglichst wenig Geld nach Brüssel zu überweisen. Im Unterschied dazu schreitet die deutsche Bundesregierung tatsächlich konsequent voran. Oberflächlich betrachtet scheint sich die Bundesregierung in den Streitigkeiten um den EU-Haushalt derzeit um einen Mittelweg zu bemühen. Zwar hatte sie zuletzt mit den Regierungen Schwedens, Österreichs, Finnlands und der Niederlande, allesamt Nettozahler wie auch Deutschland, als Friends of the Better Spending, Kürzungen im Umfang von bis zu 150 Milliarden Euro für den von der zyprischen Ratspräsidentschaft vorgelegten mehrjährigen Finanzrahmen des EU-Haushalts gefordert. Dieser weist für die Periode von 2014 bis 2020 ein Gesamtvolumen von über 1 Billion Euro aus. Nachdem sich aber auch 14 Empfängerstaaten, darunter neben fast allen osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, auch Griechenland und Spanien, mit Unterstützung des Präsidenten der Europäischen Kommission Barroso und des Europaparlamentspräsidenten Martin Schulz zu Wort gemeldet haben, scheint die Bundesregierung kompromissbereiter zu sein als ihre Parteigänger. Die heftigen Auseinandersetzungen bei den Verhandlungen um den EU-Haushalt 2013 zwischen den Vertretern der 27 europäischen Länder und den Europaparlamentariern könnten nur ein Vorgeschmack auf Konflikte sein, mit denen zu rechnen ist, wenn in Kürze beim EU-Gipfel über das Budget von 2014 bis 2020 verhandelt werden soll. Den Freunden der Kohäsionspolitik, die im Oktober eine gemeinsame Grundsatzerklärung veröffentlicht haben, geht es beim langfristigen EU-Haushalt vor allem um die Ausweitung der Entwicklungsförderung in den strukturschwächeren Regionen und Staaten der Europäischen Union. Ausgerechnet in London deutete Merkel ihre Kompromissbereitschaft an. Deutschland und Großbritannien sind beide Nettozahler. Das heißt, wir haben eine Menge gemeinsamer Interessen. Aber auch die Interessen von Deutschlands Nachbarn in Mittel- und Osteuropa müssten in der Europäischen Union gewürdigt werden, so die Kanzlerin. Die deutsche Europapolitik konzentriert sich, Bundesfinanzminister Schäuble zufolge, derzeit auf eine vertiefte europäische Integration. So hatte Merkel gegenüber ihrem irischen Amtskollegen Enda Kenny bei dessen Besuch in Berlin darauf verwiesen, dass Deutschland alles tun werde, damit eine Lösung zustande kommt. Vetodrohungen, wie sie aus Großbritannien, Schweden und den Niederlanden zu vernehmen waren, erteilte Merkel damit eine deutliche Absage. In einer Grundsatzrede im Europaparlament hat Merkel die deutsche Vorstellung dieser erweiterten Integration spezifiziert. Neben der obligatorischen Ablehnung der gemeinsamen Haftung für Staatsschulden ging es dabei vor allem um die Übertragung nationaler Kompetenzen an die EU. Denke an sensible Politikbereiche wie die Arbeitsmarkt- oder Steuerpolitik, sagte sie im Europaparlament. Auch Änderungen am EU-Vertrag seien erforderlich, um Gründungsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion zu beheben. Die EU brauche echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten, wenn vereinbarte Grenzwerte nicht eingehalten würden. zum Ausbau des ESM zu einer seit langem von Deutschland geforderten europäischen Wirtschaftsregierung wäre es dann nur noch ein kurzer Weg. Es greift aber zu kurz, der Bundesregierung ausschließlich ein Streben nach einer reinen Austeritätspolitik zuzuschreiben, auch wenn es mittelfristig natürlich darum geht. Wesentlich bleibt die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den kapitalistischen Zentren in Nordamerika und Ostasien. So verwies Merkel auch auf die Fortschritte des Krisenregimes. Die Mühen der vergangenen Jahre seien nicht umsonst gewesen, die Reformen zeigten erste Erfolge. In Irland, Portugal und Spanien, aber auch in Griechenland sind die Lohnstückkosten spürbar gesunken. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Defizite in den Leistungsbilanzen gehen zurück. Anders als den Briten geht es Merkel keineswegs nur um die Kürzung des Haushalts, sondern auch um die Art seiner Verwendung. Europa muss ein innovativer Kontinent sein. Europa muss investieren in die Zukunft, forderte die Bundeskanzlerin und befand, die Ausgabeneffizienz sei steigerbar. Ihr sekundierte Michael Link, FDP, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Was die Qualität der Ausgaben betrifft, so hat die Präsidentschaft aus unserer Sicht die Akzente noch nicht richtig gesetzt, sagte Link. Die deutschen Vorstellungen vom künftigen EU-Budget verdeutlichen, worum es Link geht. Gekürzt werden soll bei den beiden größten Posten des EU-Haushalts. Es geht um 4% bei den Struktur- und Kohäsionsfonds, die ein Drittel des EU-Haushalts ausmachen, und um 3% bei der Agrarförderung, dem größten Haushaltsposten. Bundesfinanzminister Schäuble kündigte sogar einen freiwilligen Verzicht Deutschlands auf einen Teil der ihm zustehenden Mittel an. Darüber hinaus möchte die Bundesregierung bei den Spezialprogrammen der EU sparen, für die Mittel in Höhe von insgesamt 58 Milliarden Euro vorgesehen sind. Ginge es nach ihr, würden der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, EGF, der Europäische Entwicklungsfonds, EEF, und auch der Europäische Solidaritätsfonds gänzlich abgeschafft. Andererseits befand Link, dass die von der zyprischen Ratspräsidentschaft vorgesehenen Einsparungen im EU-Haushalt die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa schwächen könnten. Beim Infrastrukturausbau sollen demnach 10, bei der Forschungsförderung 12% gekürzt werden. Auch die 7%ige Kürzung der Mittel für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik stößt bei der Bundesregierung auf wenig Begeisterung. Eisern hält die Bundesregierung mit sehr wenigen Verbündeten in der EU an den Vorgaben des Vertrags von Lissabon fest, der die interne und externe Wettbewerbsfähigkeit der EU-Staaten zum Ziel erhoben hatte und zuletzt um die Strategie Europa 2020 erweitert wurde. Den europäischen Institutionen werden dabei größere Aufsichtsbefugnisse übertragen. Immer weiterreichenden Eingriffsrechte hat sich Frankreichs Präsident Hollande ausgesprochen, der dafür von Volker Kauder, dem Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, heftig kritisiert wurde. In der Themenausgabe »Die EU und der Euro in der Krise« der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Prokla vom September 2012 stellt Autor Martin Konecny fest, die gegenwärtige Politik der deutschen Bundesregierung ziele darauf, die Eurozone unter deutscher Dominanz stärker auf den außereuropäischen Export auszurichten. Die Zwiespältigkeit in Bezug auf eine Stärkung europäischer Apparate behindere jedoch die Entwicklung eines kohärenten Projektes. Es sieht so aus, als arbeite die Bundesregierung weiterhin an diesem Defizit. The viewer is free. The viewer is free. Manche Ankündigungen sind schon obsolet, bevor sie überhaupt ausgesprochen werden, zumal wenn es sich dabei um Griechenland handelt. 2 weitere Jahre wollen die Finanzminister der Eurogruppe der griechischen Regierung geben, um ihre Sparziele zu erreichen. Das Land soll demnach erst 2022 einen Schuldenstand von 120% des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Ab dann sollen die Griechen in der Lage sein, ihre Verbindlichkeiten selbst zu bedienen. Vermutlich glauben nicht einmal die EU-Finanzminister an ihren Plan. Warum ausgerechnet bei 120% die sogenannte Schuldentragfähigkeit erreicht sein soll, wird ihr Geheimnis bleiben. Sicher ist allerdings, dass Griechenland das Ziel unter den geltenden Konditionen nie erreichen wird. Die rigide Sparpolitik hat die Ökonomie in eine tiefe Rezession gestürzt, deren Ende nicht abzusehen ist. Das Land befindet sich in einer fatalen Situation. Je mehr gespart wird, desto schneller wachsen die Schulden. Mittlerweile belaufen sich die Ausstände auf 320 Milliarden Euro, was etwa 145% des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Vieles spricht dafür, dass die Schuldenquote demnächst weiter steigen wird, auf bis zu 190%. Dass die Sparziele unter diesen Umständen völlig unrealistisch sind, hat nun offenbar die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, erkannt. Sie will von der Fristverlängerung um 2 Jahre nichts wissen. Stattdessen schlägt sie einen drastischen Schuldenschnitt vor, der es vielleicht ermöglichen würde, die Krise wieder halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Die Gläubiger sollen auf rund die Hälfte ihrer Ansprüche verzichten, ähnlich wie beim ersten Schnitt 2011. Während damals vor allem private Gläubiger betroffen waren, sind es heute staatliche Institutionen, allen voran die Europäische Zentralbank. Die einfachste Lösung bestünde wohl darin, dass die EZB auf einen Teil ihrer Forderungen verzichtet. Dies käme aber einer direkten Staatsfinanzierung gleich, was ihr nach dem EU-Vertrag verboten ist. Damit bleibt nur übrig, dass die Gläubigerstaaten, insbesondere Deutschland, den Schuldenschnitt finanzieren. Dafür müsste Finanzminister Schäuble rund 17,5 Milliarden Euro abschreiben. Bislang hat Schäuble solche Pläne kategorisch zurückgewiesen. Dabei wissen es seine eigenen Berater besser. Es ist klar, dass ein Forderungsverzicht Deutschlands kommen muss. Die Frage ist nur, wann, sagte Clemens Füst, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums in der Rheinischen Post. Diejenigen in der deutschen Politik, die beharrlich das Gegenteil vertreten, tun sich verständlicherweise schwer damit zuzugeben, dass ihre Position nicht haltbar ist. Schließlich hat die Bundesregierung jahrelang die Legende erzählt, dass die Griechen nur hart genug sparen müssten, um die Krise zu bewältigen. Ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl 2012 wird sie kaum eingestehen wollen, dass sie mit ihrem Konzept gescheitert ist. Gut möglich aber, dass ihr bald nichts anderes übrig bleibt. Bislang wissen die Finanzminister der Euro-Länder nicht einmal, wie sie die Fristverlängerung finanzieren sollen. Chronologie der Nötigung, November 2012. Nichts als Streit, Zank und Hader. Trotz mehrtägiger Sitzungen konnten sich die EU-Regierungschefs in Brüssel nicht auf einen gemeinsamen EU-Haushalt einigen. Es war ein Debakel, das sich bereits lange vor dem Gipfel abgezeichnet hatte. Die EU-Kommission hatte für die kommende Haushaltsperiode von 2014 bis 2020 einen Betrag von über 1000 Milliarden Euro, einer Billion, vorgeschlagen. Die großen Beitragszahler wie Deutschland wollten das Budget um rund 90 Milliarden Euro kürzen, Großbritannien sogar um 200 Milliarden Euro. Viel Spielraum für Verhandlungen gab es nicht. Kein Wunder also, dass es zu Konflikten kam. Schließlich hängt von dem Budget vieles ab. Vor allem die strukturschwachen Regionen Europas profitieren von den Zahlungen aus dem EU-Strukturfonds, der rund ein Drittel des Haushalts ausmacht. Infrastrukturprojekte wie Straßenbau oder neue Schifffahrtswege können von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung sein. So gibt es in Rumänien gerade einmal 516 Kilometer Autobahn. Rund die Hälfte davon wurde nach dem EU-Beitritt 2007 eröffnet. Wesentlich effektiver agiert die Regierung in Polen, dem größten Empfängerland. Sie hat fast dreimal so viel Autobahnkilometer bauen lassen und dafür 6 Milliarden Euro aus EU-Mitteln verwendet. Auch die ostdeutschen Bundesländer erhielten in den vergangenen 5 Jahren 9 Milliarden Euro von der EU. Die sogenannte Harmonisierung der Lebensverhältnisse in Europa gehört zu den wichtigen Aufgaben der EU-Kommission. Angesichts der schweren Rezession und der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit vieler Mitgliedstaaten hatte sie daher kürzlich ein neues Wachstumspaket für Europa vorgeschlagen. Damit will sie die industrielle Entwicklung stärken und technologische Innovationen fördern. In diesem Zusammenhang fordert beispielsweise EU-Energiekommissar Günther Oettinger, erneuerbare Energien flächendeckend auszubauen. Für Spanien und Portugal sei dies billiger, als Energie aus Algerien oder anderen Ländern zu importieren, erklärt er. Doch um solche Projekte zu realisieren, benötigen die Regierungen Spaniens und Portugals dringend finanzielle Unterstützung der EU. Da aber der gesamte Haushalt reduziert werden muss, bleibt die Frage, woher die zusätzlichen Mittel kommen sollen. Eine naheliegende Möglichkeit besteht darin, den größten Posten, die Agrarsubventionen, zu reduzieren. Rund 40% der EU-Mittel werden dafür aufgewendet. Die Ausgaben firmieren zwar unter der euphemistischen Bezeichnung Bewahrung und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, praktisch garantieren sie aber die Interessen französischer und deutscher Bauern. Die hohen Agrarsubventionen führen immer wieder zu Konflikten innerhalb der Union. Bereits vor dem Haushaltsgipfel hatte der französische Europaminister Bernard Cazeneuve erklärt, dass sein Land keine Kürzung der Agrarsubventionen akzeptieren werde. Falls aber der Strukturfonds darunter leide, sei dies unverzeihlich, wetterte daraufhin der polnische EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski. Man könne kein Wachstumspaket ankündigen und dann die Strukturfondsmittel kürzen, sagte er. Der Streit darüber, wo gespart oder Geld ausgegeben werden soll, ist zwar nicht neu. Die Europäer sind wie ein altes Ehepaar, das sich nicht scheiden lassen will und gezwungenermaßen im selben Haus wohnt und wo jeder dem anderen misstraut und sein Taschengeld zweimal nachzählt, hieß es dazu vergangene Woche in Le Monde. Tatsächlich gab es immer wieder zähe Auseinandersetzungen um den EU-Haushalt. Auch frühere Treffen endeten zunächst ergebnislos und konnten erst in einer zweiten Runde mühsam abgeschlossen werden. Doch dieses Mal werden die Konflikte wegen der Schuldenkrise intensiver ausgefochten und die nationalen Interessen noch kompromissloser vertreten. Denn während die wirtschaftlich geschwächten Länder in Süd- und Osteuropa mehr denn je auf finanzielle Hilfe der EU angewiesen sind, wollen die Nettozahler aus dem Norden Europas weitere Kosten auf jeden Fall vermeiden. Besonders unverständlich finden die Nettozahler die hohen Ausgaben für den Brüsseler Beamtenapparat. Über 200 hochrangige EU-Funktionäre würden mehr verdienen als der britische Ministerpräsident, kritisierte der Guardian. Durchschnittlich werden rund 6% der EU-Mittel für die Verwaltung und ihre rund 55.000 Mitarbeiter aufgewendet. Das sind Kosten, die nicht nur die EU-kritische Opposition in Großbritannien provozieren. Die Erhöhung des EU-Budgets sei so, als gäbe man dem dicksten Jungen in der Klasse ein Eis, während der Rest der Kinder auf Diät sei, fauchte Londons Bürgermeister Boris Johnson, der schärfste innenpolitische Konkurrent von Ministerpräsident Cameron, vor dem Gipfel. Die Forderungen des Ministerpräsidenten hätte aber auch Johnson wohl kaum überbieten können. Cameron will das EU-Verwaltungsbudget von 62 Milliarden Euro um 6 Milliarden Euro reduzieren, unter anderem durch eine 10%ige Gehaltskürzung für alle EU-Beamten und durch eine Erhöhung des Rentenalters auf 68 Jahre. Dass EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy darauf nicht einging und in einem Kompromissvorschlag ausgerechnet diesen Etatposten unangetastet ließ, empörte Cameron. Die Weigerung der EU-Kommission, die Bezüge der EU-Beamten zu senken, sei nicht akzeptabel, sagte er nach Abbruch der Gespräche. Auch Großbritannien, nach Deutschland der zweitgrößte Nettozahler in der Union, befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Hunderttausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst verloren ihren Job. Die Sozialausgaben wurden drastisch reduziert. Auch wenn seine Äußerungen gelegentlich an Angela Merkels Rede über die schwäbische Hausfrau erinnern, orientiert sich Camerons Politik an anderen Vorgaben. Seine Vorgänger waren schließlich ebenfalls nicht sonderlich daran interessiert, den Einfluss europäischer Institutionen zu stärken. Aus britischer Sicht gilt es vielmehr zu verhindern, dass die spezifischen Wettbewerbsvorteile des Landes verschwinden. Dazu gehören insbesondere die deregulierte Finanzbranche und Steuergesetze, die sich von den kontinentalen Standards unterscheiden. Die durch die Schuldenkrise eröffnete historische Gelegenheit, die verhasste europäische Bürokratie zu schwächen, kann sich der britische Premierminister kaum entgehen lassen. Galten die Briten in den vergangenen Jahren als schräge Einzelgänger, die mit harten Bandagen um ihre Vorteile kämpften und dafür selbst einen Austritt aus der Union in Kauf zu nehmen bereit waren, so finden sie nun plötzlich neue Verbündete. Mit großer Genugtuung erklärte Cameron, dass er mit seiner Kritik keineswegs allein stehe, sondern auf die Unterstützung der skandinavischen Länder wie auch der Niederlande und nicht zuletzt Deutschlands zählen könne. Dabei repräsentiert gerade Bundeskanzlerin Merkel anschaulich die schizophrene Haltung der großen europäischen Beitragszahler. Einerseits halten sie an dem Ziel fest, die Wettbewerbsfähigkeit der Union zu stärken, wollen dafür aber weniger investieren. Stattdessen soll die EU-Kommission mit geringeren Mitteln die ehrgeizigen Pläne in die Tat umsetzen. Merkel ist jedoch in der bequemen Position, diesmal nicht als Angela Thatcher aufzutreten, wie sie in der britischen Presse gerne bezeichnet wird. Zwar will sie den Haushalt ebenfalls kürzen, aber eben nicht in einer so radikalen Weise wie die Regierung in London. So kann sie als Vermittlerin auftreten und gleichzeitig an ihren Sparvorgaben festhalten. Ohnehin steht für Deutschland nicht allzu viel auf dem Spiel. Die Bundesregierung überwies vergangenes Jahr 9,2 Milliarden Euro nach Brüssel, was gerade mal 3% des Bundeshaushalts entspricht. Über den EU-Haushalt soll nun im kommenden Jahr 2013 bei einem weiteren Treffen gesprochen werden. Viel bedeutender für die Bundesregierung ist aber der nächste EU-Gipfel. Dort soll über den weiteren Umgang mit der griechischen Schuldenkrise entschieden werden. Im Vergleich dazu ist der EU-Haushalt sicherlich das kleinere Übel. Der Nötigung. Fünfter Akt in goldener Morgenröte. Genau darum ging es heute. Um die Chronik der Euro-Schuldenkrise, wie es immer so schön heißt. Heute mit Beiträgen von September 2012 bis Dezember desselben Jahres. Alle Beiträge kamen aus der lesenswerten Wochenzeitung Jungle World. Und zwar von Autoren wie Jörn Schulz, Florian Wagner, Panos Dionysos, Birgit Schmidt, Chrissy Wilkens, Bernd Bayer, Axel Berger. Zwischendrin auch ein halbstündiger, längerer analytischer Beitrag von Anastasios Marvakis. Und vor allem Beiträge von Chronisten der Krise Anton Landgraf. Die Chronologie der Nötigung wird fortgesetzt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dr. Indoktrinator. Auf Wiederhören.